Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Nie aufgegeben, nie angekommen. Eine lange Nacht zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef. Hören Sie eine Sendung von Silvia Roth. Ich bin den weiten Weg gegangen und oft im Kreis und oft im Kreise. Ich bin den weiten Weg gegangen, nur weise, nein, weise wurde ich nicht. Ich bin den steilen Weg gegangen, den steilen nach oben, den steilen nach unten. Das Ziel, das ich beim Start war klar, war greifbar und gut. Mein Ziel ist unters Rad gekommen. Ich suchte ein neues und fand keins, das gut. Ich bin viel gelobt und viel getadelt worden. Und manchmal muss ich mich vor den Menschen verkriechen, mich leer machen und beides, Lob und Tadel, vergessen. Aber dann wieder sticht mich der Hafer und ich möchte teilhaben, mich messen. Da klappert das Gerippe des Ehrgeizes und knirscht mit langen Zähnen. Durch Nächte und lehrt mich, dass du nie vergisst die Sonne. Tja, auf der einen Seite ist das natürlich ihr großes Lebenswerk, das sich zum Beispiel musikalisch über 50 Jahre spannt. Filmisch natürlich noch weiter, es ist ihre Vielseitigkeit. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ihre Nahbarkeit und Authentizität. Denn sie hat vieles in ihrer Musik auch verarbeitet, biografische Details, die wir kennen, weil sie sich auch schriftlich ja gern geäußert hat. Ja, und ich denke, diese besondere Aura einer vielseitigen Künstlerin mit so unterschiedlichen Interessen und Begabungen, die ist es, die auch heute noch ihren Mythos ausmacht. Faszinierend finde ich ihre Kraft, ihre Vielfältigkeit und die Art, wie sie Niederlagen weggesteckt hat und benutzt hat, um dann immer wieder was Neues zu machen. Was löst sich aus der Vielfalt der Jahre? Hildegard Knef, eine Frau voller Widersprüche. Mal abgrundtief gehasst, mal überschwänglich geliebt. Mal groß über sich hinauswachsend, dann wieder schmerzhaft scheiternd. Bei aller Echtheit eine Meisterin der Selbstinszenierung. Eine Frau, die immer wieder als Projektionsfläche für Zuschreibungen genutzt wurde. Sie war Trümmermädchen und Sünderin, Nachkriegsgesamtkunstwerk und Diva. Eine Frau, die lebenslang polarisierte. Ja, weil sie Rollenmuster durchbrochen hat. Also sie hat sich so verhalten, vor der Kamera, aber auch im wirklichen Leben, wie man es damals eigentlich noch nicht tun durfte. Ja, sie hat also verstoßen gegen die Etikette. Hildegard Knef war ihrer Zeit immer einen Schritt voraus. Sie war die erste deutsche Schauspielerin, die nach dem Krieg international beachtet wurde. Sie pflanzte ein emanzipiertes Frauenbild mitten ins Biedermeier der Adenauerzeit hinein. Sie definierte im größten Wirtschaftswunderkitsch den deutschen Schlager neu. Knefs Gesangsstil liegt darin, kleine Geschichten so allgemeingültig zu erzählen und zu singen, dass sich sehr viele Menschen darin wiederfinden können. Und sie erzählt nicht die glamourösen, großen Geschichten von den Leuten in der Upper Society, sondern sie erzählt die Geschichten der kleinen, meistens Frauen, die auch ja, aus dem Trümmerdeutschland quasi entweder rausgekommen sind oder daran gescheitert sind. Es sind auch Geschichten übers Scheitern, aber auch über das sich selbst verwandeln, sich selbst transformieren aus dem Scheitern. Ihr Songrepertoire oder so, ihr Songarchiv war für mich halt irgendwie immer so ein bisschen so ein Erste-Hilfe-Set, was dann aber auch beim zweiten Mal geholfen hat und beim dritten Mal und beim vierten Mal. Hochbegabt auf der einen Seite, in hohem Maße selbstzerstörerisch auf der anderen. Preußisch disziplinierte Kulturarbeiterin, aber auch absturzgefährdete Suchtkranke. Selbstbewusst und forsch, verletzbar und zutiefst verunsichert. Immer war Hildegard Knef dabei ein fester Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte, wurde als Deutschlands letzte Diva und Symbol dieser Republik bezeichnet. Also man kann ihre Geschichte quasi parallel erzählen zur deutschen Geschichte, zur auch noch Kriegs- und Nachkriegsgeschichte mit allen Aufs und Abs und ist dann am Ende ihres Lebens wie so eine Art nationales Kulturgut aufgenommen worden. Also bis in die Nachwendezeit. Sie war einfach eine Inkarnation der bundesrepublikanischen Moderne. Hildegard Knef hatte außerordentlich viele Talente. War Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin, Malerin. Neugierig und offen hat sie sich immer wieder inspirieren und herausfordern lassen und immer wieder neu erfunden. Willkommen zur langen Nacht über Hildegard Knef. Ich bin den weiten Weg gegangen und oft im Kreis und oft im Kreise. Ich bin den weiten Weg gegangen, nur weise, nein, weise wurde ich nicht. Hildegard Knef, die Schauspielerin. Stolze Frauen und Männer, die Unzufriedenheit mit mancherlei Zuständen in der Republik ist berechtigt. Wenige leben im Überfluss, Hunderttausende sind arbeitslos, Millionen haben keine menschenwürdige Wohnung, keinen ganzen Schuh an den Füßen, leiden bitterste Not. Die Weimarer Republik strauchelt bereits, als Hildegard Frieda Albertina Knef im Februar 1926 geboren wird. Nicht in Berlin, wie man vermuten könnte, sondern in Ulm, ganz in der Nähe des Ulmer Münsters. Doch da Knef schon als Säugling nach Berlin umzieht und dort ihre ersten 22 Jahre verbringt, kann man sie getrost als Berlinerin bezeichnen. Der Vater stirbt, als Knef noch ein Baby ist. Großvater Karl wird zum Ersatzvater. Ihn liebt sie abgöttisch. Im Sommer verbringt sie viele Wochen mit ihm auf dem Land, in seiner Gartenlaube südlich von Berlin. Dort fühlt sie sich frei. Dort ist das Paradies mit Küken, Hunden, Gartenteich und Apfelbäumen. Was ich im Winter an Anisbonbons fraß, waren im Sommer, nur noch in weit größeren Mengen, Äpfel. Mein Großvater vertrat den eigenwilligen Standpunkt, dass auch nach regelmäßigem Erbrechen noch genug Apfel im Körper zurückbleibt, um mich mit Kraft und ungestörtem Wachstum über den sedernstraßigen Winter zu bringen. Tatsächlich ist Knef häufig krank. Kinderlähmung, gebrochenes Schlüsselbein, operierter Kiefer, Blutarmut. Von klein auf geht sie mit Disziplin gegen Krankheiten an. Ich glaube, dass sie sich antrainiert hat, nach außen zu funktionieren, ihre Pflichten zu erfüllen, also bei irgendwelchen Drehterminen immer pünktlich zu sein, also auch ganz spät dann noch. Der Journalist Christian Schröder, der eine umfassende, gerade frisch aufgelegte Biografie über Hildegard Knef geschrieben hat. Das hat sie mit so einer preußischen Courage irgendwie absolviert. Also so nach dem Vorbild ihrer zeitweiligen Freundin und ihres ja auch Vorbildes Marlene Dietrich. Und wie es in ihr drin aussah, das sollte keiner wissen. Als die Nazis 1933 die Macht übernehmen, hat Knef gerade ihr erstes Grundschuljahr hinter sich. Von nun an verläuft der Unterricht linientreu. Verdummungsjahre wird sie das später nennen. Malen und Zeichnen machen ihr am meisten Spaß. Mit 16 bewirbt sie sich für eine Ausbildung als Zeichnerin in der Trickfilmabteilung der UFA. Sie wird angenommen, merkt aber schnell, dass es ihr am Zeichentisch zu einsam ist. Das Trickfilmatelier gehört zur Babelsberger Filmschule, frisch gegründet von Josef Goebbels. Knef beginnt sich für Schauspiel zu interessieren. In der Kantine der Filmschule spricht sie einflussreiche Entscheidungsträger an, darunter Frank Maraun, Reichsbeauftragter für das Nachwuchswesen. Er wird ihr Probeaufnahmen empfehlen, die kurz darauf gemacht werden. Hildegard Knef vertritt in Reinkultur den Typus des deutschen Mädchens. Sie gefällt durch natürliche Anmut, hübsches Lachen und durch klaren, offenen Blick. Sie ist außerdem gut gewachsen und weiß sich zu bewegen. Trotz ihrer Zurückhaltung zeigt sie in ihrem Spiel eine Leichtigkeit des Ausdrucks, die eine gute darstellerische Entwicklung verspricht. Ich befürworte deshalb Hilde Knef für den Ausbildungsvertrag. Das ereignet sich im Jahr 1943. Als Knef später gefragt wird, warum sie sich in dieser dunklen politischen Kriegszeit ausgerechnet für den Schauspielweg entschieden habe, spricht sie von Flucht vor der Gegenwart. Es gab keine Bomben, es gab keinen Hunger. Es gab Gretchen, Luise, Ophelia, die Klassiker, herauf und herunter. Und alle vor der Theke, die nach Bierresten roch. An der Filmschule bekommt Knef Ballett-, Fecht- und Gesangsunterricht. Arbeitet an ihrer Aussprache. Der Ehrgeiz, mit dem sie sich in die Ausbildung stürzt, macht sie bei den anderen unbeliebt. Mitschülerin Maria Milde findet: Es ist nicht einfach, mit ihr befreundet zu sein. Sie hat kein Vertrauen, keinen Sinn für Kameradschaft. Ihre Nähe ist Front, Gegnerschaft. Immerzu ist es, als ob man sich mit ihr im Duell befindet. Sie hatte auf jeden Fall diese Ambitionen. Das hat richtig in ihr gelodert, ne, der Ehrgeiz, es gut zu machen, ihre Talente auch irgendwie ausleben zu können, also die zu entdecken und auszuprobieren, dann mit großer Disziplin zu arbeiten, also der Arbeit auch weitgehend alles unterzuordnen. Wenn Sie sagen, dass ich ehrgeizig bin, dann antworte ich, ja, ehrgeizig bin ich. Ich habe gelernt zu tun. Ich kann nicht gottergeben dasitzen und warten, bis mir von irgendwo eine Lösung zufliegt. Mit 18, noch mitten in der Ausbildung, wird Knef die Geliebte des 20 Jahre älteren Ewald von Demandowski, Produktionschef der Tobis Filmkunst. Einer der einflussreichsten Männer in der deutschen Filmbranche. Engster Vertrauter von Goebbels. Überzeugter Nazi. Durch ihn ergeben sich für Knef erste Möglichkeiten zu drehen. In Helmut Keutners Film Unter den Brücken. Doch der Krieg kommt dazwischen. In den letzten Kriegstagen flieht Knef aus Berlin, versucht in Soldatenuniform den Vergewaltigungen durch Rotarmisten zu entgehen. Christian Schröder? Das bleibt schemenhaft und nebulös. Es war ja ein großes Chaos, ne, dieses Kriegsende. Sie war verliebt in diesen sehr mächtigen Mann, Ewald von Demandowski, der auch total schneidig und arisch sozusagen aussah. Und ist zusammen mit dem zum Volkssturm gegangen. Der wurde eingezogen, sie ist mitgegangen, hat gesagt, lass mich hier nicht allein zurück. Und die haben dann versucht, aus Berlin rauszukommen in Richtung Westen zu den amerikanischen Linien. Also da über Spandau, da gab es auch diese Gefechte, die sie in ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul schildert. Aber in diesen Passagen, das sind 30, 40 Seiten, zum Kriegsende, werden nie konkret Orte oder Daten genannt. Das ist so, ja, wie so ein innerer Film, so ein Kriegsfilm, also wo sie dann unter Beschuss gerät, Maschinengewehrfeuer losknattert und die Panzergranaten rings um sie herum einschlagen, Menschen sterben, sie kann flüchten, läuft durch irgendwelche Wälder und wird dann von so polnischen Milizsoldaten aufgegriffen. Und das hat sie immer weiter ausgebaut, diese Erzählung, immer weiter dramatisiert. Hat dann auch irgendwann gesagt, dass sie nicht nur Uniform getragen habe, sondern eben auch bewaffnet war und auch geschossen hätte. Und das glaube ich nicht, also das glaube ich eher nicht. Vieles, was sie erzählt hat später, sie sei wochenlang in Kriegsgefangenschaft oder monatelang in Kriegsgefangenschaft gewesen, sei nach Polen geschafft worden, das kann alles nicht stimmen. Wir flogen über Berlin und ich sah die Trümmerwüste. Es sah aus wie das Weltende. Trümmer, Trümmer, Trümmer. Berlin lag in Asche. Regisseur Billy Wilder, als er im Herbst 1945, 12 Jahre nach seiner Flucht aus Deutschland, als amerikanischer Filmoffizier nach Berlin zurückkehrt. In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. In den Ruinen von Berlin, mitten in Schutt und Asche, mitten im Hunger, ist das Bedürfnis nach Kultur groß. Auf den Bühnen der kaputten Theatersäle werden provisorisch Kulissen zusammengezimmert. Nägel sind Mangelware. An den Kassen ist zu lesen, tauschen Eintrittskarten gegen Nägel. Viele emigrierte Theatervisionäre kehren zurück, darunter auch der Regisseur Boleslav Barlok. Barlok holt die junge Schauspielabsolventin Knef ans Berliner Schlossparktheater, setzt sie in Shakespeare-Stücken ein, aber auch in der Komödie Drei Mann auf einem Pferd. Die Inszenierung wird zur Berliner Theaterlegende. Lieber Barlok, ich habe seit Chaplin noch nie so gelacht, schreibt Bertolt Brecht nach einem Vorstellungsbesuch. Mit großem komödiantischen Talent spielt die Knef die tollpatschige, lispelnde Mabel und wird gefeiert von Publikum und Presse. Zur eigentlichen Initialzündung für Knefs Karriere aber wird ihre Rolle im ersten deutschen Nachkriegsfilm »Die Mörder sind unter uns«, Regie Wolfgang Staudte. Gedreht in den Trümmern von Berlin, in denen Knef für ein neues Leben steht. Daniela Sanwald ist Filmhistorikerin und hat sich als Kuratorin einer Ausstellung in der Deutschen Kinemathek intensiv mit Knef beschäftigt. Die Knef war direkt nach dem Krieg ein junges, frisches, unverbrauchtes Gesicht. Die hatte ja angefangen zu drehen schon im Krieg in einem sogenannten Überläuferfilm. Unter den Brücken hieß der mit Helmut Keutner. Überläuferfilme sind Filme, die sozusagen im Krieg angefangen wurden zu drehen und nach dem Krieg fertiggestellt und uraufgeführt wurden. Das war sozusagen ihre erste Filmerfahrung. Aber da hat man sie nicht richtig wahrgenommen. Der Film wurde erst später dann bekannt. Diese beiden sogenannten Trümmerfilme waren aber die, in denen man auf sie aufmerksam wurde. Und zwar, weil sie eben jung war, weil sie unheimlich schön war, weil sie innerhalb dieser Trümmerlandschaft wie so ein Hoffnungsstrahl war. Und dementsprechend war sie ja auch besetzt. Die Mörder sind unter uns beginnt am Bahnhof in Berlin. Aus der Masse der Kriegsheimkehrer schält sich Knefs Gesicht in Großaufnahme heraus. Helle, träumerische und zugleich wache Augen, ausdrucksstarker, voller Mund, eine Erscheinung. Das Drehbuch erzählt von den Traumata eines von der Ostfront heimkehrenden Arztes. Knef spielt Susanne Wallner, eine KZ-Überlebende. Die Traumata ihrer Figur werden bezeichnenderweise ausgespart. Auch Knefs nächster Film ist in den Trümmern angesiedelt, den Trümmern von München, zwischen gestern und morgen. Knef ist Kat, alleinerziehende Mutter eines kleinen Jungen, trägt weite Hosen, Rollkragenpullover, hinterm Ohr steckt eine Zigarette. Das zerstörte Regina Palast Hotel in München ist der Hauptschauplatz der Handlung. Hildegard Knef war cool. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, was man über sie sagen kann. Also sie hat nicht überagiert, nicht sehr emotional gespielt. Sie war sehr erwachsen. Sie war dafür, dass sie wirklich sehr, sehr jung war nach dem Krieg. Sie hat 10 Jahre älter gewirkt, als sie im Grunde war. Und sie hatte irgendeine Art von Besonnenheit, die also wenig wirklich Springjunges, so wie, sagen wir mal, Romy Schneider dann 10 Jahre später auf die Leinwand gebracht hat. Also so das kleine Fohlen, was überall herumhüpfte und so, das war Knef nicht. Also die war erwachsen. Erwachsen und cool. Knef wird zum Symbol des Neuanfangs in Deutschland. In den Kritiken wird sie als natürlich und ungekünstelt beschrieben, als zupackend und lebendig. Sie spielt nicht. Sie ist einfach da. Sie drückt nicht aus. Und doch weiß man um jeden Gedanken, der in ihrem Kopf entsteht. Um jedes Gefühl, das ihr Herz zerreißt. Hunderttausende erkennen sich in ihr wieder. Sie ist eine sehr gute Darstellerin, würde ich sagen, gewesen. Es gibt ja Schauspielerinnen, die spielen und sich in alles verwandeln können, was man sich vorstellen kann. Also ein Beispiel dafür, ein neues, wäre Cate Blanchett. Also die spielt vom Obdachlosen bis zur mittelalterlichen Königin alles weg und in jedem Kostüm und in jeder Maske und macht das alles ganz wunderbar. Und es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich auch, die sind. Und ich nenne die DarstellerInnen, weil die im Grunde immer so spielen, dass sie total genau deckungsgleich mit dem zu sein scheinen, was sie selber sind. Also Kniff ist eine Darstellerin in diesem Sinn und wirkt deswegen total überzeugend, solange sie richtig besetzt ist. Schnell füllt Kniff die Titelseiten der sich neu gründenden deutschen Magazine. Im Mai 1947 sieht man sie auf dem Cover des Spiegel, kurz darauf auf dem des Stern. Der Stern unserer Zeit ist kein extravaganter Star. Natürliche Anmut bewundern wir an Hildegard Knef. Zur selben Zeit berichten aber auch schon amerikanische Magazine über sie. Die schönsten Blüten wachsen manchmal im Staub. Ein Beweis dafür ist Hildegard Knef, ein attraktives Mädchen, das es geschafft hat, in den Ruinen des Nachkriegs-Berlin eine Schauspielkarriere zu beginnen. Miss Knef freut sich, dass sie bei den rivalisierenden Besatzern so gefragt ist. Aber noch lieber wäre sie in Hollywood. 19. Mai 1947. Berlin rüstet sich für den Winter. Soweit wie möglich hilft sich die Bevölkerung selbst, aber auf vielen Gebieten ist sie auf die Mithilfe der Besatzungsmächte und Zufuhren aus dem Ausland angewiesen. Care-Pakete aus Amerika. Bis Ende Oktober wurden 17.000 dieser Pakete in Berlin ausgegeben. Bis Weihnachten sollen noch wöchentlich 10.000 Pakete eintreffen. Ein Beitrag zur Linderung der Not. Englische Armeebaracken, sogenannte Nissenhütten, werden für wohnungslose Berliner aufgestellt. Andere Hilfsmaßnahmen sind teils in Vorbereitung, teils in Durchführung. Und jede wirkt mit als ein Faktor mehr zur Linderung der Winternot in Berlin. Im kalten Winter 1946-47 erfrieren in Deutschland Tausende von Menschen. Vom Wirtschaftswunder ist man noch weit entfernt. Hildegard Knef genießt dennoch bereits Privilegien. Nach dem Nazi Demandowski ist ihre neue Liebe ein führender amerikanischer Offizier jüdischer Herkunft. Kurt Hirsch überwacht für die amerikanische Film Control Branch den Wiederaufbau des deutschen Films, erteilt oder verweigert Drehgenehmigungen. Dass das Trümmermädchen Knef zur Kriegsbraut wird, bleibt nicht unkommentiert. Doch Knefs Richtung ist klar. Sie will nach Amerika. Die Heirat mit Kurt Hirsch öffnet ihr den Weg dafür. Viele ihrer engen beruflichen Begleiter raten ihr ab von Hollywood. Es sei noch zu früh. Ich wurde trotzig, maßlos, sah mich Großes tun in großer Welt. Dachte, sie wollten mich aufhalten, wären betulich oder ängstlich, hätten ihren Mut verbraucht. Knef ist die erste deutsche Schauspielerin, die nach 1945 in Amerika engagiert wird. Direkt nach ihrer Ankunft in New York im Januar 1948 trifft sie den Hollywood-Mogul David O. Selznick, Produzent unter anderem von Vom Winde verweht, King Kong oder früher Hitchcock-Filme. Selznick lässt Probefotos von Knef machen. Daniela Sanwald? Die haben also im Studio Aufnahmen mit ihr gemacht als Bauernmädchen, als femme fatale, als Hausfrau, als junges Stadtgirl, in vielen verschiedenen Rollen. Also man sah das halt jeweils an der Schminke, also an der Maske und an den Kopfbedeckungen. Es waren alles Porträtaufnahmen. Und das ist wirklich interessant, also dass man das Gefühl hat, das passt nicht. Also sie passt nicht für Hollywood. Das Hollywood-Make-up passe nicht zu ihr. Knef hat ein flächiges, wunderbar ausdrucksstarkes Gesicht und dieses Hollywood-Make-up kleisterte alles zu und man erkennt sie zum Teil kaum auf diesen Bildern. Und da hatte man ja wirklich das Gefühl, dass sie überhaupt nichts mit ihr anfangen konnten dort. Obwohl sie diszipliniert Englisch lernt, bekommt Knef keine Rollen. Ihren Entschluss, so früh in die USA zu gehen, wird sie später immer wieder als großen Fehler bezeichnen und verschwörungstheoretisch aufladen. Sie sei von den amerikanischen Produzenten absichtlich auf Eis gelegt worden. Man habe der deutschen Filmindustrie ihre Talente wegnehmen wollen. Ich glaube, dass Knef so sehr eine Verkörperung der bundesdeutschen Nachkriegsmoderne ist, dass sie einfach da nicht hinpasste. Es war nicht das, was Hollywood wollte. Und dazu darf man nicht vergessen, dass zu der Zeit das Studiosystem Hollywoods, das bis dahin, also in Anfang der 50er Jahre, äußerst erfolgreiche Studiosystem in der Krise steckte. Also die wurden von der Verbreitung des Fernsehens bedroht und die mussten gucken, dass sie wirklich Sachen auf die Leinwand brachten, die dem Fernsehen Konkurrenz machten. Also die machten Farbe, die machten Breitwand, die machten Sense-Around-Ton. Und das waren deren Sorgen. Deren Sorgen waren nicht, eine deutsche Schauspielerin zu beschäftigen, die vielleicht in überhaupt gar keine Schublade zu stecken war, wie man es eben dort gerne machte. Ne? Typecasting war ja das, was Hollywoods Studiosystem auszeichnete. Ich komme mir nicht als besonderer Typ vor. Und ich will mich auch nicht zum Typen abstempeln lassen. Ich muss das Gefühl haben, dass mir eine Rolle passt. So wie ein Handschuh. Knefs Ehe mit Kurt Hirsch kriselt schnell. Seine jüdische Familie, die 16 Menschen im Holocaust verloren hat, erlebt die forsche Deutsche als Affront. Knef knüpft Kontakte zu deutschen Exilanten, darunter der Philosoph Ludwig Marcuse. Er fördert sie intellektuell, gibt ihr Lesestoff, macht sie mit Werken der Exil- und Weltliteratur bekannt. Sie liest Thomas Manns Dr. Faustus, Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, aber auch William Faulkner und Ernest Hemingway. Ich bin durch die gesamte moderne Literatur geschleudert worden. War in einem Superkurs. 2 Jahre. Von noch größerer Bedeutung während dieses ersten Hollywood-Aufenthaltes ist für Knef aber vermutlich die Bekanntschaft mit Marlene Dietrich. Hildekind nennt Dietrich Knef. Von Dietrich lernt Knef Selbstinszenierung und Marketing, teilt mit ihr aber auch schon bald den Hang zur Astrologie und die Tablettensucht. Knef bewundert Dietrichs majestätische Aura und fühlt sich neben ihr wie eine knochige Dogge. Der Wunsch, auch international so berühmt zu werden wie Dietrich, wird sich für Knef nicht erfüllen. Hildegard Knef war immer zur falschen Zeit überall. Also das kann man, glaube ich, über sie sagen. Also Dietrich ist mit dem Beginn der Nazi-Zeit nach Hollywood gegangen und hat dort dann einfach Filme gedreht. Sie hatte das Glück, dass sie sozusagen einen Regisseur hatte, also Josef von Sternberg, der sozusagen dafür zuständig war, dieses Bild von ihr zu schaffen, was sie dann wirklich international zum absoluten Glamour-Star gemacht hat. Es war aber viel früher und die Dietrich hatte das Image als ja, Heldin nicht gerade, aber immerhin als Exilantin des Nazi-Regimes. Also die war politisch vollkommen ohne jeden Makel, was ihr sicher geholfen hat bei ihrer Karriere. Und dieses Deutsche, was sie mitbrachte, war natürlich auch was Exotisches, was man zu der Zeit, nämlich Anfang der 30er Jahre, sehr, sehr geschätzt hat. Anfang der 50er Jahre war das aber was anderes. Da war auch die USA in der Restaurationszeit. Die mussten die Wunden des Krieges verarbeiten. Die waren zwar Sieger, aber die Volkswirtschaft hat ja gelitten und so weiter. Die Männer kamen, traumatisierte Männer kamen aus dem Krieg zurück und die brauchten andere Filme. Also Kniff war tatsächlich zur falschen Zeit in Hollywood, ganz sicher. Angst hatte sie vor niemandem. Ich bewunderte das. Ich bewunderte noch manches andere an ihr, nicht nur die Schönheit, denn schön waren sie ja alle. Sie hatte sehr viel Willenskraft und außerdem war sie klug, was man nicht von allen Schauspielerinnen sagen kann. Marlene Dietrichs Beschreibung von Hildegard Knef. Doch Knef hatte durchaus Angst. Angst, dass ihre Karriere enden könnte, bevor sie wirklich angefangen hat. Auf dem Abstellgleis in Hollywood. 1950 geht sie zurück nach Deutschland. Dort soll ihr ein Film mit Regisseur Willi Forst ein Comeback ermöglichen. Aber es kommt anders. Die Sünderin wird Knef ihr Leben lang verfolgen. Die Sünderin ist eigentlich ein hochinteressanter Film für die Zeit. Also da geht's im Grunde um gemeinsam geplanten Selbstmord, um schwere Krankheit, um Prostitution. Und das war eigentlich das Skandalon, die Prostitution. Also die Hauptdarstellerin Knef ist ursprünglich eine Prostituierte, die ja dann Malermodell wird und mit diesem langsam erblindenden Maler zusammen sich dann umbringt. Das war eine große Liebe und die beiden gehen dann sozusagen selbstentschieden zusammen in den Tod. Und das war ein absolutes No-No in dieser frühen Bundesrepublik. Das ging einfach nicht. Das ist ein sehr finsterer Film. Ein Film, der wirklich nicht viel Hoffnung macht auf eine bessere Zukunft. So lange habe ich es abzuwenden versucht. Nun ist es geschehen. Es ist Wahrheit geworden. Du stirbst. Und ich habe dich umgebracht. Muss das sein? Habe ich recht getan? Oh Gott im Himmel, ich weiß es nicht. Ich werde verrückt. Ruhig. Ganz ruhig. Klare Gedanken. Also die Knef hat das fantastisch gespielt und auch sehr überzeugend. Die Knef ist in diesem Film wirklich vielleicht, wenn man es hochrechnet, 20 Sekunden nackt zu sehen und eigentlich auch nicht wirklich, sondern nur durch ein Loch in einem Sonnenschirm. Also ein Moment. Dennoch gab es das vorher halt nicht im deutschen Film. Und das hat man vermixt mit diesen anderen brisanten Themen, die in diesem Film verarbeitet wurden. Prostitution und gemeinsamer Freitod. Dieser Film spottet nicht nur der christlichen Moral, sondern auch des elementarsten menschlichen Anstandes. Verhöhnt die Ehre unserer Frauen und Mädchen, gefährdet das gesunde Ehrbarkeitsgefühl unseres Volkes. Es ist ein Faustschlag in das Gesicht jeder anständigen Frau. Vorsicht, Gift! Seit meinen Kindheitstagen hatte ich nicht mehr gebetet. Darf ich es jetzt? Jetzt, wo ich nicht mehr weiter weiß? Jetzt erst, weil mir nur Gott und sonst niemand mehr helfen kann? Weil ich von Gott etwas will? Nein, das wäre Frevel. Und ich flehte zu Jesus Christus, dem Gott der Verzweifelten und Verlorenen, zur Jungfrau Maria der Gnadenvollen. Ich flehte sie an, mir doch zu helfen bei Gott, dem Herrn. Ja, sein Wille geschehe. Aber bittet ihn doch um die Gnade, dass mein Alexander am Leben bleibt. Die Sünderin wird zum wohl größten Filmskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Pfiffe und Buhrufe stören die Premiere im Frankfurter Turmpalast. Warnende Flugblätter werden verteilt. Knefs Berater, der Filmproduzent Erich Pommer, wird später sagen: Bei einem Film starten sie Revolutionen. Bei Gas kann man nicht. Auch wenn die künstlerische Anerkennung ausbleibt, ist der Film zumindest in kommerzieller Hinsicht erfolgreich. Der Skandal lockt Millionen Menschen ins Kino. Regisseur Willi Forst profitiert von den Einnahmen. Knef hingegen wird auf der Straße beschimpft, ist persona non grata. Ungefähr zur selben Zeit kommt Schwarzwaldmädel mit Knefs ehemaliger Mitstudentin Sonja Ziemann in die Kinos. Damit ist klar, welche Art von Film sich in Deutschland erst einmal durchsetzen wird. Das war auch so eins ihrer Verhängnisse, dass sie immer irgendwie benannt wurde. Also zuerst war sie das Trümmermädchen, dann war sie die Sünderin. Das blieb an ihr kleben. Nein, das mit den Trümmerfilmen war einfach rum dann. Es war vorbei. Also man wollte das nicht mehr. Man wollte das vielleicht überhaupt gar nicht. Aber zuerst nach dem Krieg hat man, ja, es gab ja ein paar Filme, die versucht haben, also auch sich mit der Shoah zu beschäftigen. Es hatte überhaupt keinen Zweck. Es wollte niemand sehen. Ne? Dann wurde in die Lüneburger Heide gegangen und es wurden Heidefilme gedreht, ne? Weil da gab es keine Trümmer. Die Natur war einigermaßen intakt. Und man wollte ein heiles Deutschland sehen und man wollte Bauerntänze und Trachten und sowas sehen. Und interessanterweise ist übrigens die Sünderin auch in der Lüneburger Heide gedreht worden, weil da ein kleines Studio auch noch intakt war, ja, ein kleines Filmstudio. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen. Es läuft oft kilometerweit, ganz atemlos und ohne Zeit, verläuft sich zwischen vielen, verweilt für Minuten. Da waren einige Jahre, in denen wurden sehr schöne Filme gemacht in Deutschland. Und zwar von 45 bis 47. Da waren Filme wie Mörder unter uns, da waren Filme wie In jenen Tagen, Film ohne Titel, Ehe im Schatten. Filme, die sehr wichtig waren und die sehr viel zu sagen hatten über das Deutschland, dieses verwirrte Deutschland in der Nachkriegszeit. Dann brach die Währungsreform aus. Und mit ihr plötzlich Geld, das wieder Wert hatte. Und mit diesem Geld eine gewisse Bürgerlichkeit, ich bitte das nicht falsch zu verstehen, eine Bürgerlichkeit in einem unerfreulichen Sinne, nämlich die Bürgerlichkeit, die die äußeren Dinge viel wichtiger nahm, als sie es eigentlich sind. Und auch einige Künstler haben sich dem angeschlossen, oder sagen wir künstlerische Menschen, und vor allen Dingen Menschen meiner Generation, die sehr viel gesehen haben in einer Zeit, in der früher Mädchen zur Tanzstunde gingen, saßen wir alle im Luftschutzkeller oder in den Jungen sonst, was weiß ich, Radtouren machten oder Skilaufen gingen, schmissen sie mit Panzerfäusten um sich. Und diese Menschen wurden nun plötzlich im falschen Sinne bürgerlich. Und das hat den Film und das Theater und jede andere Kunstform in der Malerei hat uns weit zurückgeworfen. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen. Du suchst in der Vergangenheit, vergisst die Zeit der Einsamkeit. Du fühlst dich verraten, es schien doch so nah. Eine selbstbewusste, kantige, nicht mädchenhafte Gestalt wie Hildegard Knef hat keinen Platz im Heimatfilm. Sie geht zurück nach Hollywood, unternimmt einen zweiten Anlauf. 1952 unterschreibt sie einen 7-Jahres-Vertrag mit der 20th Century Fox. Und dieses Mal klappt es tatsächlich besser. Ich war auf einmal keine Narzisse mehr, sondern ein Opfer der Kommunisten. Eine ganze Serie von Filmen entsteht. An der Seite von Tyrone Power dreht Knef den Kalten Krieg-Thriller Kurier nach Triest, kurz darauf den Spionagekriegsfilm Entscheidung vor Morgengrauen, in der Hauptrolle Oskar Werner. Mit Gregory Peck ist sie in der Hemingway-Verfilmung Schnee am Kilimanjaro zu sehen. Schon bald erfährt sie den Ritterschlag. Sie darf ihre Hand- und Schuhabdrücke im Zement des Hollywood Boulevard in Los Angeles verewigen. Als Hildegard Neff. Hildchen siegt in Hollywood, meldet die Presse in Deutschland. Gleich danach wird sie in Europa eingesetzt. Als erotische, freidenkerische Zirkusreiterin ist sie in Auf den Straßen von Paris zu sehen. Die erste deutsche Schauspielerin, die nach dem Krieg in einem französischen Film auftritt. Neben Hans Albers steht sie im Thriller Nachts auf den Straßen von 1952 vor der Kamera. 1953 holt Regisseur Carol Reed sie für den Spionagefilm Gefährlicher Urlaub, der zwischen den Berliner Sektorengrenzen spielt. Innerhalb von wenigen Jahren dreht Kneef 13 Filme. Schlagzeile in Deutschland: Hildchen hat den Drehwurm. In fast allen Filmen spielt Kneef aktive, selbstständige Frauen. Deutlich abweichend vom Frauenbild der Zeit. Immer wieder wird ihr Spiel in den Kritiken als intellektuell bezeichnet. Daniela Sanwald? Intellektuell war in der Filmkritik damals ein etwas hilfloses Synonym für weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Es war ungewohnt, es war ausgesprochen außergewöhnlich, was sie machte, eben weil sie nicht chargierte, weil sie sich nicht hemmungslos in Rollen plumpsen ließ und sich da ausagiert hat, sondern weil sie immer mit Überlegung gespielt hat, mit genauer Berechnung vielleicht sogar, also mit einer großen Präzision. Und das heißt, der Kopf war beteiligt und das ist dann halt intellektuell. Jemand, der zurückhaltend spielt und mehr da ist, einfach da ist als agiert und auch dieses Agieren nicht so ausstellt. Also nach dem Motto, seht her, was ich für ein toller Schauspieler bin, wird möglicherweise schwerer zu klassifizieren sein und deswegen hat man dann sowas gesagt wie intellektuell. Kneef wird zum Role Model für junge Frauen. ...1954 spielt sie in Geständnis unter vier Augen eine Reporterin mit dem Namen Hilde Garden. Eine berufstätige, alleinstehende Frau, die zielstrebig ihren Weg geht. Nachdem der Film in den Kinos angelaufen ist, ergibt eine Umfrage an süddeutschen Oberschulen, dass sich 40% der Abiturientinnen für den Beruf der Journalistin entscheiden wollen. Eben als Verkörperung dieser jungen Bundesrepublik oder dieser bundesrepublikanischen Moderne, da ist sie richtig gut. Und das sind ja auch ihre großen Rollen, also ihre ganz tollen Rollen. Die sind zwar heute leider vergessen, aber da war sie richtig gut. In einem Film beispielsweise wie Geständnis unter vier Augen, wo sie eine Journalistin spielt, auch ganz kühl, ganz unterspielt, die also so überzeugend professionell als Journalistin agiert, dass eben daraufhin die jungen Mädchen gesagt haben, sie wollen Journalistin werden. Für welche Zeitung schreiben Sie, Fräulein Chambo? Für jetzt. Das Morgenblatt mit der Millionenauflage. Lese ich jeden Tag. Der Name Chambo ist mir noch nie aufgefallen. Ich schreibe nicht unter Chambo. Ich nenne mich Hilde Garden. Hilde Garden, natürlich. Heute Morgen war wieder ein Artikel von Ihnen drin. Sie müssen verzeihen, ich habe ihn noch nicht gelesen. Sie brauchen meine Artikel nicht zu lesen. Es genügt, wenn Sie die Zeitung kaufen. Es ist etwas Merkwürdiges passiert, Herr Marmara. Ja, bitte? Hier ist ein Foto des Schmucks, der Ihnen gestohlen wurde. Ich habe festgestellt, dass sich unter diesen Sachen ein Stück befindet. Hier, diese Halskette. Die gehört mir. Ihnen? Ja, ich kann mich nicht irren. Sie kennen doch wahrscheinlich die Reihenfolge der Tierkreiszeichen. Ich lese zwar täglich mein Horoskop, aber die Reihenfolge kenne ich nicht. Bei einer Reparatur hat man die Figur des Löwen und der Jungfrau vertauscht. Es war bestimmt meine Kette. Wie ist das möglich? Das möchte ich immer rausbekommen. Kneef hat ja selbst mal gesagt, dass eigentlich gute Regisseure schlechte Filme mit ihr gemacht haben. Und das spricht nicht für die Regisseure, aber es spricht dafür, dass sie schlecht zu besetzen war. Auch finde ich interessant in dem Zusammenhang, dass Knef in Kostümfilmen wirklich überhaupt nicht gut wirkte. Also sie hat eine Rolle gespielt als Zarin Katharina, die zweite von Russland, in einem italienischen Film, in so einem italienischen, ja, Schinken, muss man sagen. Das war auch Ende der 50er Jahre und da hat sie eben Kostüme gehabt, wie man sich damals vorgestellt hat, dass Katharina von Russland sie möglicherweise getragen hat. Also viel Gewalle, viel Pomp, viel Brokat, viel Bordüren und Tressen und so weiter. Sie hatte Perücken auf und ihr Gesicht war bei Hildegard Knef. Es war nicht die Zarin von Russland. Man konnte sie einfach nicht abnehmen. Ne? Es gibt also Schauspielerinnen, die kann man in jede Zeit versetzen und in jedes Kostüm stecken. Und das geht bei Hildegard Knef nicht. Also die war das Gesicht ihrer Zeit. Und ich denke, das war gleichzeitig ihr Glück. Also sie hat ja nun wirklich eine wahnsinnige Karriere gemacht. Und andererseits auch ihr Pech, weil sie natürlich sich nicht halten konnte, ne? Als Schauspielerin. Sie herzte sanft ihr Spielzeug, bevor sie es zerbrach. Und hatte eine Sehnsucht und wusste nicht, wonach, weil sie einsam. Im Film Alraune von 1952 spielt Knef an der Seite des jungen Karl-Heinz Böhm ein verführerisches, kaltherziges Wesen aus der Retorte. Als Alraune singt sie auch erstmals in einem Film. Somnambule Sirenengesänge. Von diesem Wein trank, konnt nie mehr glücklich sein. Das Lied vom einsamen Mädchen und Heut gefall ich mir, komponiert von Remy Grant, Werner Richard Heimann. Also diese verrauchte Stimme und die Kühle sind für die Alraune-Figur perfekt. Das ist ja ein künstliches Wesen, eine künstliche Verführerin, die also sozusagen keine Emotionen hat. Ne? Und das kann Knef, finde ich, sehr, sehr gut. Und dieses Singen ist sowas, ja, getragen, Verführerisches, aber ohne wirklichen Drive, also mit so einer Lässigkeit macht sie das und ich finde das ganz toll. Heut gefall ich mir, ja, heut gefall ich mir. Und wenn man mir das ansieht, kann ich nicht dafür. Heut find ich mich schön, ja, einfach wunderschön. Und wenn das jedermann. Hildegard Knefs Schauspielkarriere spielt sich in einem relativ kurzen Zeitrahmen ab. Im neuen deutschen Film eines Rainer Werner Fassbinder findet sie schon keinen Platz mehr. Also das muss man auch sagen, das war auch ihr Pech, dass sie in den frühen 60er Jahren praktisch auf der Höhe ihres filmkünstlerischen Schaffens war. Das war vor dem neuen deutschen Film. Und da war sie sozusagen sogar fast Avantgarde für den 60er-Jahre-Film. Als aber der neue deutsche Film kam, konnten die wieder nichts mit ihr anfangen. Und man muss auch sagen, dass die Filme der frühen 60er-Jahre international nicht besonders erfolgreich waren. Der neue deutsche Film, der danach kam, aber schon. Und deswegen war Knefs Karriere im Grunde zu Ende, als der neue deutsche Film kam. In einer Talkshow der 90er Jahre wird Knef zu Hanna Schigulla sagen, sie beneide sie darum, mit Fassbinder gearbeitet zu haben. Fassbinder hat ja sehr bewusst mit Stars des alten deutschen Films gearbeitet, zum Teil sogar mit Stars aus dem Nazi-Film. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum nicht mit Knef. Für mich wäre das sehr gut denkbar gewesen, Knef in einem Fassbinder-Film, auch gerade wegen ihres unterkühlten Schauspielstils. Aber da hatte ich immer die Fantasie zu, dass sie für Fassbinder zu unabhängig, zu selbstbewusst war, dass sie sich nicht in diesen Fassbinder-Apparat hätte einspannen lassen, sich unterwerfen lassen oder sich in diese ganzen sadomasochistischen Arbeitsbeziehungen hätte einlassen wollen. Also das, glaube ich, wäre nicht gegangen. Und das hat Fassbinder möglicherweise gewusst. Romy Schneider nämlich zum Beispiel hat er angefragt. Ja, da konnte er sich durchaus vorstellen, aber klar, ne? Romy Schneider war keine Hildegard Knef. Vielleicht ist Knefs Gesicht zur Zeit des neuen deutschen Films aber auch schon zu sehr mit ihrer zweiten Karriere, ihrer Gesangskarriere verbunden, um die es gleich gehen soll. Auch wenn Knef in den 70er Jahren noch ein paar Filme dreht, ein nachhaltigeres Leinwand-Comeback gibt es nicht mehr für sie. Alles in allem endet ihre Schauspielkarriere schon früh. Für die karrierebewusste Knef keine einfache Situation. Ich muss Erfolg haben. Ich muss es zwingen, denke ich. Erfolg ist Schutz. Asbest. Sauerstoff zählt. Erfolg ist Ballon, Regenbogen, Tarnanzug, Schutzblech, Burggraben. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Ich habe schon als Kind gesungen. Ich weiß, es war nicht schön, aber laut. Zu Haus bei uns im Badezimmer. Woanders hätte ich mich nicht getraut. Die Lieder waren je nach Stimmung, mal fröhlich und mal sentimental. Eine Art von Seelenbarometer. Mein Vater hielt das für nicht ganz normal. Er hatte ja recht, weil alles, was ich sang, nicht unbedingt wie von der Kallas klang. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Es gibt sie nicht im Dutzend, Versandhaus genormt, nicht gabelfreundlich, griffig und konsumgeformt. Sie gehen nicht mit der Mode, ich kann nicht umhin. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Ich liebe nicht die schwülstigen Texte vom Glück und von der ganz heilen Welt. Das Kartenhaus der Illusionen, das bei dem kleinsten Hauch zusammenfällt. Was soll zum Beispiel die Berieselung mit abgepackten Melodien im Fahrstuhl und in Treppenhäusern? Die haben den Geschmack von Saccharin. Ich habe nur Angst, denn alles, was man muss, führt früher oder später zu Verdruss. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Es gibt sie nicht im Dutzend, Versandhaus genommen. Nicht gabelfreundlich, griffig und konsumgeformt. Sie gehen nicht mit der Mode, ich kann nicht umhin. Meine Lieder sind anders, so wie ich bin. Zigaretten, Schachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Der Preis für Silber hat erstmals die Marke von 75 US-Dollar überschritten. Das Edelmetall verteuerte sich im Tagesverlauf auf 75,15 Dollar je Feinunze. Seit Jahresbeginn hat sich der Preis damit mehr als verdoppelt. Zuletzt legte Silber stärker zu als Gold, dessen Preis gestern ebenfalls ein neues Rekordhoch mit 4.531 Dollar je Feinunze erreichte. Als wichtiger Grund für die Silberpreisentwicklung gilt eine zunehmende industrielle Nachfrage. Silber leitet Elektrizität und Wärme besonders gut und findet in vielen Bereichen Anwendung, etwa in der Medizintechnik, der Photovoltaik, bei Windkraftanlagen und in der Elektronik für Autohersteller. Weitere Gründe für den Preisanstieg sind sinkende Lagerbestände bei gleichzeitigem Rückgang der Produktion und kaum noch neu in Betrieb gekommenen Silberminen. Außerdem wurde Silber durch die USA als kritisches Mineral eingestuft. Analysten weisen zudem darauf hin, dass die Kursentwicklung das Interesse von Marktteilnehmern wecke, die Trends folgten, sowie von kurzfristig orientierten Spekulanten. Der Deutsche Städtetag fordert eine baldige Milliarden-Soforthilfe von Bund und Ländern. Die Hilfe sollte dem jährlichen Defizit der kommunalen Haushalte in Höhe von 30 Milliarden Euro entsprechen, sagte Hauptgeschäftsführer Schuchert den Funke-Medien. Auf diese Summe könnte sich Bundeskanzler Merz mit den Ministerpräsidenten auf der für das erste Quartal angekündigten Sonderkonferenz verständigen. Konkret schlug Schuchert vor, den Anteil der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen um 10 Prozentpunkte auf 12,8% zu erhöhen. Diese jährliche Soforthilfe könne zurückgefahren werden, wenn Reformen zur Entlastung der Kommunen wirkten. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, hat die Geschäftsführerinnen der Organisation Hate Aid bestärkt, trotz der US-Sanktionen ihren Einsatz gegen Hass im Netz fortzuführen. Die Devise müsse lauten Kopfschütteln und weitermachen, sagte die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hate Aid mache eine wichtige Arbeit und schütze, basierend auf europäischem Recht, die Demokratie im Netz. Angriffe von außen zeigten, dass Europa mehr denn je selbstbewusst und entschlossen auftreten müsse. Die Trump-Regierung hat die beiden Geschäftsführerinnen Badon und von Hodenberg sowie andere Europäer mit einem Einreiseverbot belegt, wegen angeblicher Zensur von US-Online-Plattformen. Hate Aid bietet psychologische und rechtliche Unterstützung für Menschen an, die im Internet diskriminiert, beleidigt, bedroht oder angegriffen werden. Kommunen in Deutschland investieren nach Erkenntnissen des Forschungsinstituts der KfW zunehmend in den Schutz der Biodiversität und damit in die Lebensqualität vor Ort. Wie die Förderbank mit Verweis auf eine Kommunalbefragung mitteilte, gab mehr als die Hälfte der befragten Städte und Gemeinden an, dass ihre entsprechenden Ausgaben in den vergangenen Jahren gestiegen seien. Chefvolkswirt Schumacher erklärte, die anhaltende Zerstörung der Natur und ihrer Vielfalt sei zugleich ein globales und ein lokales Problem. Nur intakte, vielfältige Ökosysteme versorgten auf Dauer mit Rohstoffen, Trinkwasser und Nahrung und böten natürlichen Schutz vor Extremwetter. In China ist der Tianjin-Shengli-Tunnel mit einer Länge von mehr als 22 Kilometern für den Verkehr freigegeben. Es handelt sich dabei um den längsten Autobahntunnel der Welt, wie chinesische Medien berichten. Die Verkehrsverbindung in der Region Xinjiang durchquert das zentrale Tianjin-Gebirge. Den Angaben zufolge verkürzt die bislang mehrstündige Fahrt über die Gebirgsstrecke auf lediglich 20 Minuten. In der Republik Elfenbeinküste finden heute Parlamentswahlen statt. Die Bürger des westafrikanischen Landes mit rund 33 Millionen Einwohnern sind aufgerufen, die 255 Abgeordneten der Nationalversammlung neu zu bestimmen. Die Wahl war ursprünglich für März geplant, wurde aber von der Wahlkommission überraschend vorverlegt. Oppositionsvertreter kritisieren die Vorverlegung als Versuch der Manipulation. Es wird mit Protesten und Blockaden gerechnet. Die Sicherheitslage im Land gilt als angespannt. Das Wetter. Nachts im Nordosten vereinzelt gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr. sonst oft klar, Tiefstwerte plus 3 bis minus 9 Grad. Am Tage im Norden vereinzelt Sprühregen, örtlich Glätte. Im Süden viel Sonne, minus 1 bis plus 7 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die zweite Stunde von Nie aufgegeben, nie angekommen. Eine lange Nacht zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef. Eine Sendung von Silvia Roth. Hildegard Knef, die Sängerin. Kennen Sie nicht deinen Herrn, der gut zu mir passt? Schon als Kind habe man ihre Stimme als reinsten Damenbass bezeichnet, wird Hildegard Knef später behaupten. Und wird erzählen, wie ihre Gesangslehrerin an der Schauspielschule versucht habe, ihr ein höheres, mädchenhafteres Timbre zu verpassen. Ich zwitscherte, ich piepste und nach einer Stunde krächzten wir beide. Die Stimme der Knef ist Legende. Rau, dunkel, lasziv. Manche spotten nach Knefs ersten Gesangsauftritten, sie habe wohl mit Reißnägeln gegurgelt. Sie klinge wie ein indisponierter Hans Albers. Doch Knefs Stimme entwickelt sich zur unverkennbaren Marke. Sie wird sich mit dieser Stimme neu erfinden und eine zweite Karriere beginnen. Als Sängerin. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. Es fängt mit kleinen Liedaufnahmen für Filme an. Nach dem Lied vom einsamen Mädchen in Alraune singt Knef beim Dreh von Schnee am Kilimanjaro Cole Porters Liebesballade You Do Something to Me. Auch wenn der Song es letztlich nicht in die Endfassung des Films schafft, Cole Porter horcht auf. 1954 bietet er Knef an, am New Yorker Broadway die Hauptrolle in seinem neuesten Musical Silk Stockings zu übernehmen. Knef-Experte Christian Schröder. Und wahrscheinlich dafür, wie sie singt, nämlich doch sehr unterkühlt, sehr eigentlich mehr so ein Sprechen mit ganz wenigen Mitteln. Sie selber hat von ihrem Gesangstalent erstmal wenig bis nichts gehalten. Wie sie ja ohnehin vieles von dem, was sie gemacht hat, also auch viele Filme, die sie gedreht hat, nicht gelungen fand, ablehnte und darüber geschimpft hat. Und dann war das aber doch der Weg in ihre zweite Karriere. When we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. 1954 ist Cole Porter längst Legende. Mehr als 20 Musicals hat er zu diesem Zeitpunkt bereits geschrieben, viele davon große Broadway-Erfolge. Mit Silk Stockings, Seidenstrümpfe, legt er eine politisch gewürzte Liebeskomödie vor. Eine sowjetische Geheimagentin wird ins kapitalistische Paris geschickt und verliebt sich dort in den Klassenfeind. Ursprünglich ein Theaterstück, aus dem Ernst Lubitsch 1939 den Film Ninotchka gedreht hat. Mit Greta Garbo in der Rolle der Ninotchka. Genau die Rolle, die Knef nun übernehmen soll. Doch sie zögert. Nie hat sie auf einer großen Bühne gesungen. Ein Misserfolg am Broadway könnte ihr lange nachhängen. Bevor sie zusagt, testet sie die Möglichkeiten ihrer Stimme bei Gesangslehrer Herb Green aus. Nach dem dritten Tag hatte Green den Helden in mir so weit gekitzelt, dass mir alles egal war und ich drauf lossang. Ich hatte plötzlich keine Angst mehr, meine eigene Stimme zu hören. When the electromagnetic of the he-male meets the electromagnetic of the female, if right away she should say this is the male, it's a chemical reaction, that's all. And though your fascists may answer with hisses, the same applies when you're misters and misses. Hey, diddle diddle with middle class kisses, it's a chemical reaction, that's all. Say in love with you. Knef erlebt den harten Probenprozess amerikanischer Musicals. Monatelang wird rund um die Uhr gearbeitet und trotzdem enden die ersten Durchläufe im Chaos. Bevor das Stück am Broadway in die Premiere geht, gibt es Testaufführungen in kleineren amerikanischen Städten. Zwischendurch wird der Regisseur ausgewechselt, ein sogenannter Playdoctor wird engagiert, der die Show mit zusätzlichen Gags und neuen Szenen aufpeppen soll. Bald geht in New York das Gerücht um, Silk Stockings werde niemals den Broadway erreichen. Cole Porter aber, so staunt Knef, nimmt all die Eingriffe in sein Stück mit der Reserve eines englischen Butlers hin. Zierlich schmal sitzt er im Sessel, gerade und still, als erwarte er die Rüge einer Gouvernante. Er arbeitet, als stünde täglich aufs Neue seine Existenz auf dem Spiel, als müsse er sich beweisen als Komponist, als Textdichter, als zuverlässiger Mitarbeiter. Nichts deutet darauf hin, dass Silk Stockings seine 25. Broadway-Show ist. Fast jedes seiner Lieder ein Welterfolg. There obviously must be scientific reasons. There are reasons, but they have nothing to do with Consolidated Edison. Als Silk Stockings im Februar 1955 endlich Premiere am Broadway feiert, wird es zum umjubelten Erfolg. Hildegard Neff ist in die Schuhe der Gabo getreten und damit davongerannt, schreibt die Presse beeindruckt. Das Foto, auf dem Knef nach der Premiere von Marlene Dietrich umarmt wird, ist in allen Zeitungen zu sehen. Und im Time Magazine liest man: Als Ninotchka ist Filmschauspielerin Hildegard Neff exotisch und erfreulich genug, um auch ohne Stimme durchzukommen. Vielleicht ist aus diesem Satz später das vermeintliche Ella Fitzgerald-Zitat geschmiedet worden. Knef sei die größte Sängerin ohne Stimme. Gaze on those glistening lights below and above. Oh, what a night of nights for people in love. No city but this, my friend, no city I know gives romance such a chance to grow and grow. Later this evening I will take a walk and observe the lights. If you go by yourself, you won't see them. Paris loves lovers. Knef genießt ihre Privilegien als Broadway-Star. In ihrem Penthouse an der Fifth Avenue mit Blick aufs Empire State Building empfängt sie Besuche von Edith Piaf, Maurice Chevalier, Tennessee Williams. Doch Silk Stockings zehrt an ihrer Kraft. Das habe ich also 2 Jahre durchgehalten und hinterher habe ich gedacht, das ist ein solcher Hochleistungssport, davon träumt kein Mensch, wenn sie also 8 Vorstellungen in der Woche, 3 Stunden und 40 Minuten durchziehen und die Hauptrolle spielen, dann sind sie also halb wahnsinnig zum Schluss. Und vor allen Dingen, es gibt keine Sommerferien, es gibt also gar nichts. Sie haben nie frei. Und sie leben also in diesem Zustand zunehmender geistiger Umnachtung, dass sie zur selben Zeit, zur selben Sekunde, jeden Abend dasselbe zu empfinden haben, zu sagen haben, zu tun haben und so weiter. Ich habe mit Marlon Brando darüber gesprochen, der Endstation Sehnsucht in New York gespielt hat und den ich damals auch gesehen habe und der also atemberaubend war. Und der hat mir mal gesagt, wie hast du das ausgehalten, über 2 Jahre ein Musical zu machen? Ich habe ein Theaterstück gemacht und ich bin schon wahnsinnig geworden. Und Brando ist nie wieder auf die Bühne gegangen. Nie wieder danach. For lovers know that love individualistic, and not at all collectivistic, rethink, but a low totalitarianistic thing. Als Silk Stockings wegen des großen Erfolgs in die Verlängerung gehen soll, schafft Knef es, sich unter Vortäuschung einer Tropenkrankheit aus dem Vertrag zu lösen. Sie ist abgemagert, wiegt nur noch 48 Kilo. Nach 17 Monaten ununterbrochenen Theaterspielens geht sie erst zur Kur in die Schweiz, dann kehrt sie nach Berlin zurück. Dort empfängt man sie wie einen Staatsgast, begleitet sie mit Polizeieskorte vom Flughafen in die Stadt. Die Straßen sind von jubelnden Menschen gesäumt. Der große Augenblick ist da, der Chevrolet nähert sich uns. Guten Appetit, Hildegard Knef, für Ihre ersten Berliner Bockwurst. Ich hoffe, sie schmeckt Ihnen gut. Ich denke, Sie werden Zeit für uns haben, für ein großes Interview, wenn alles vorbei ist. Das Offizielle in Berlin habe ich nie als offiziell empfunden. Für mich ist es inoffiziell, es ist ja meine Heimat. Souverän gibt Knef Pressekonferenzen. In den USA hat sie gelernt, sich in Interviews gekonnt zu präsentieren. Man hat den Eindruck, dass Hildchen reifer und ernster geworden ist. Ihre Bonbons blitzen und funkeln. Diese Grande Dame des deutschen Films ist meilenweit über ihre Sünderin hinausgewachsen. Knef ist jetzt erst Mitte 30. In den 50er Jahren allerdings ein prekäres Alter für eine Schauspielerin. Sie will nun eigentlich auch in Deutschland wieder drehen, unterschreibt einen Vertrag mit der UFA, verpflichtet sich für 2 Filme pro Jahr. Doch die UFA findet kein geeignetes Drehbuch für sie. Der einzige Film aus dieser Zeit, Madeleine und der Legionär, wird zum Misserfolg. Es ist, als ob ich in einem Paternoster fahre, der an keinem Stockwerk vorbeikommt. Guten Morgen. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, dass ich noch hier bin, aber Sie haben mich nicht geweckt. Warum haben Sie denn die Vorhänge aufgemacht? Haben Sie meinen Zettel nicht gefunden? Doch, ich habe ihn gefunden, aber nachdem die Vorhänge schon auf waren. So. Hoffentlich ist es noch mal gut gegangen. Ja, hoffentlich. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht. Es ist sehr schwer, aus Ihnen klug zu werden. Wollen Sie eine Gebrauchsanweisung? Nein, danke. Ich bin ein alter Bastel, Philipp, komme den Dingen lieber selber auf den Grund. Sie werden kaum Gelegenheit dazu haben. Wer weiß, die Welt ist klein. Immer mehr Türen klappen für die Schauspielerin Knef zu. Doch durch ihren Erfolg als Sängerin am Broadway öffnen sich zugleich neue. Deutsche Musikproduzenten wittern einen Markt. Die Hamburger Plattenfirma Teldec beauftragt die beiden Schlager-Routiniers Charlie Niesen und Gerd Wilden für Knef zu schreiben. Zunächst ist es eine Verlegenheitslösung, lieber hätte man Katharina Valente engagiert. Man ist skeptisch, ob diese in keine Schublade zu steckende Knef sich verkaufen wird. Vorsichtig fängt die Teldec mit 2 Titeln an. Der Mann mit der Harmonika und Er war nie ein Kavalier. Der letzte Titel wird zum Überraschungserfolg. Er war nie ein Kavalier, nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann. Als sie ihn holten dann an jenem Morgen, da war es mäuschenstill. Naja, zum einen hat sie natürlich durch ihr jahrzehntelanges Wirken selbst diese Musikszene mitgestaltet. Zum anderen hat sie sich aber auch von ihr abgesetzt. Die Spießigkeit, der Muff der Nachkriegsjahre, das war etwas, das sie sehr bewusst abgelehnt hat, zu dem sie sich auch gerne in Interviews geäußert hat und zu dem sie auch gerne in ihren Texten einen gewissen Gegenpol eingenommen hat. Nie jetzt außergewöhnlich frivol, aber doch mit einer Lebenserfahrung, die dem Heimatfilm und dem deutschen Schlager ziemlich entgegengestanden hat. sagt der Musikwissenschaftler und Schlagerforscher Christian Felix Thiessen über Knefs Rolle in der deutschen Musikszene. Der Schlager und gerade der Nachkriegsschlager sind ja durch distinkt konservative Themen bestimmt. Also da geht es immer um eine bestimmte Liebesthematik, Sehnsucht, oft auch gepaart mit Exotismus. Dann kommen Pseudo-Akzente und italienische Landschaften oder auch mal andere Länder. Frankreich ist ein beliebtes Motiv und immer sind es dieselben Liebesthemen und Texte. Ja, und Hildegard Knef hat sich ihrer Heimatstadt sehr intensiv gewidmet in ihrer Musik. Sie hat sich persönlichen Fragen gewidmet, die sie in immerhin nahezu der Hälfte ihrer Songs auch selbst verarbeitet hat. Die hat sie nicht nur mitgetextet, sondern ich denke, da hört man eben auch viele biografische Details heraus, die ihre Persönlichkeit bestimmt haben. Und das macht sie sicherlich einzigartig, über diesen langen Zeitraum auch so viel Persönliches von sich preiszugeben, ein Leben in der Öffentlichkeit nicht nur zu erdulden, sondern es selbstbestimmt mitzugestalten und die eigene Wahrnehmung damit mitzugestalten. Das ist, glaube ich, etwas, das können wenige KünstlerInnen. Maybe is not much. Zwischen Freddie Quinn, Conny Frühbes, Peter Alexander auf der einen Seite und den Beatles oder Rolling Stones auf der anderen erobert Knef sich ihr eigenes Terrain. Sie singt Evergreens, aber auch neu für sie komponierte Schlager-Chansons. So nennen Charlie Niesen und Gerd Wilden ihre Kompositionen für Knef. Knef kann keine Noten lesen, spielt kein Instrument, muss sich vieles mühsam erarbeiten. Doch dafür beherrscht sie ein anderes Handwerk. Auch das, was ich als Sängerin mache, basiert zu 80% auf der Schauspielerei. Dass ich eine Geschichte erzähle innerhalb eines Chansons. Naja, Hildegard Knef hatte keine ausgebildete Stimme. Und das hört man unter anderem an ihrem Ambitus, am begrenzten Stimmumfang. Aber sie hat sie im besten Sinne eingesetzt. Und wenn wir mal an das Musiktheater denken, auch der Vorkriegszeit, dann sind es nicht immer die schönsten Stimmen gewesen, die am besten gehört wurden. Und ich glaube, in dieser Tradition kann man auch Hildegard Knef sehen. Und da trägt natürlich die musikalische Inszenierung, wenn die besonders dramatisch ist, viel dazu bei, zu erzählen. Also das sind schon, würde ich sagen, sehr bewusste Inszenierungen, aber immer mit einem Augenzwinkern, immer nicht so ganz ernst. Ich möchte mich gern von mir trennen, wenn möglich auf längere Zeit. Es reicht mir, mich näher zu kennen. Ich mag mich nicht mehr, tut mir leid. Ich nahm auf mich leider nie Rücksicht. Von mir tief gekränkt steh ich hier. Deshalb nehme ich lieber zur Vorsicht auf längere Zeit Abstand von mir. Schnell erobert Knef sich ihren Platz im Fernsehen. Im November 1963 wird die Fernsehshow Hildegard Knef – Porträt in Musik ausgestrahlt. Der endgültige Durchbruch für die Sängerin Knef. Ihre Alben stürmen die Charts. 1964 bekommt sie das Goldene Grammophon überreicht für ihre Verdienste um die Neugeburt des Chansons in Deutschland. Hildegard, Sie waren ein Star im Film. Warum haben Sie plötzlich Film sein lassen und sind ins Schlagergeschäft umgestiegen? Denn das, was Sie damals sangen, waren Schlager und wurden Schlager. Ich bin nicht ins Schlagergeschäft umgestiegen. Und Schlager, wenn Sie so wollen, habe ich ja wohl auch nur sehr kurzfristig gemacht. Und zurückblickend können Sie vielleicht sagen, dass es Schlager sind, als ich sie damals sang. Vor 12 Jahren oder vor 11 Jahren galten sie bereits als Chansons. Denn was damals auf dem Schlagermarkt war, war doch so dermaßen unter dem Niveau, das wir also doch heute schon erreicht haben, obwohl es mit dem Schlager natürlich auch recht im Argen noch immer ist. Aber so gab es doch so gar keine Chansons, dass selbst ein schlagerhaftes Lied bereits als Chanson vorgestellt wurde. Entschieden distanziert Knef sich vom Schlager. Geht immer zielstrebiger ihren eigenen Weg. Bald trennt sie sich von Niesen und Wilden, sucht neue musikalische Möglichkeiten. Mit ihren künstlerischen Maßstäben beeinflusst sie, auch langfristig, nachfolgende deutsche Liedermacherinnen. Zum Beispiel Zum Beispiel die Sängerin Bernadette Lahengst, die in den 90ern mit der Frauenband Die Brauthaut aufs Auge Zeichen setzte und seit den 2000ern als Solosängerin unterwegs ist. Ich komme ja aus einem nicht so musikalischen Haushalt, obwohl ich ja selber mich entschieden habe, Musikerin zu werden. Bei uns gab es fast nur Klassikplatten in meiner Kindheit in Bad Salzuflen in Ostwestfalen. Aber meine Eltern hatten neben den Les Humphreys Singers auch zwei damals sehr bekannte Sängerinnen auf Schallplatten, und zwar Dahlia Lavi, die ich sehr verehre seitdem, und Hildegard Knef. Und ich weiß noch, dass auch vor allen Dingen diese beiden Stimmen von Dahlia Lavi und Hildegard Knef waren ja beide sehr verraucht und heiser und nicht so diese typischen mädchenluftigen, ach, mir kann keiner was, ich bin so unschuldig. Und es war auch kein Schlager in dem herkömmlichen Sinne. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass man als Frau so singt, dass das so eine Persönlichkeit, man konnte sich die Frauen tatsächlich so richtig vorstellen. Die hatten ein Leben hinter sich oder vielleicht auch noch vor sich. Die waren so mittendrin im Leben. Es waren keine alten Frauen, aber sehr lebenserfahrene Frauen. Es waren aber auch keine gebrochenen Frauen, sondern die waren selbstbewusst und die schienen mir wie Role Models zu sein für mein Leben. Auch als Künstlerin, muss ich sagen. Du schärfst deine Waffen und ich meine Verteidigung. Du kannst mich zum Lachen bringen, wenn ich weine ohne Grund. Und du bist für den Frieden und ich bin gegen Krieg. Doch wie sollen wir uns lieben, wenn es keine einfache Lösung gibt? Dilemma. Aber sie hat natürlich dieses Nicht-Singen zwischen Sprechen, Singen und Geschichten erzählen und trotzdem diesem sehnsüchtigen Timbre da drin, das hat sie ja so professionalisiert, das ist unverkennbar, das kann man fast gar nicht nachmachen. Ich meine, das haben viele Sängerinnen in der Zeit damals gemacht, auch natürlich beeinflusst von jemanden wie Marlene Dietrich und auch von den ganzen Brecht-Sängerinnen, also die vom Theater kommen und dann Eisler-Brecht-Interpretationen gesungen haben oder auch Tucholsky oder andere Sachen. Aber sie hat es doch auf ihre ganze eigene Art und Weise gemacht, die immer jetztzeitig war. Es ist nie so verhangen in den 40ern oder 50ern, dass man denkt, ach, das ist ja alte, also eine alte Kamelle. Man kriegt es immer irgendwie in die Jetztzeit transportiert. Und das finde ich besonders. Zur Diseuse Hildegard Knef gehört auch ein besonderer Look, gestaltet vom Pariser Modemacher Pierre Balmain. Mit langem, eng anliegenden schwarzen Paillettenkleid, mit wilder Löwenmähne und dichten Wimpern setzt Knef ikonografische Zeichen. Modezeitschriften besprechen den sogenannten Knef-Look in langen Fotostrecken. Viele Frauen ahmen ihn nach. Mit diesem Look geht Knef auch auf ihre erste Tournee. Eine große Herausforderung. Ich bin daran gewöhnt, en suite zu spielen, durch das Theater. Da habe ich den Chansonsängern zum Teil und habe ich etwas voraus, eben durch mein Theatertraining und dadurch, dass ich eben manchmal Jahre hindurch jeden Abend dasselbe Stück spielen musste. Aber mit Chansons ist es doch etwas anderes. Ich empfinde es am anstrengendsten dabei, dass man eben alle 3 Minuten eine 3 Minuten lange Geschichte erzählen muss. Und man muss innerhalb dieser 3 Minuten dem Publikum verständlich machen, wovon man spricht, muss versuchen, diese Emotion zu übertragen. Und dazu braucht man eine ungeheure Konzentration. Und da die Stimmungen jedes Liedes anders sind, so ist dieses Hin- und Herrasen der Gefühle, die man einsetzt, so enorm, dass das Anstrengende ist. Wenn Sie eine Theaterrolle spielen und sei sie noch so schwierig, so kompliziert, wenn Sie auf die Bühne rauskommen, sind Sie eben dieser Mensch oder sollten dieser Mensch sein. Und Sie gehen mit all seinen Schwingungen, müssen Sie eben mitgehen, wenn Sie diese Rolle gut spielen wollen. Aber Sie sind ein Mensch. Wenn Sie einen Abend haben, an dem Sie, ich weiß nicht, 30 oder 33 Chansons singen, dann haben Sie eben 33 Figuren zu spielen eigentlich. Und fortgehen, als wäre nichts geschehen. 1966 findet diese erste Tournee statt. Mit einer fünfköpfigen Musikerkombo reist Knef durch Deutschland, tritt in großen Konzerthäusern auf, unter anderem in der Berliner Philharmonie. Die Kritiken sind frenetisch. Zum Schluss hat sie Ovationen wie nur die Callas, die Dietrich vor ihr. Anneliese Friedmann, Stern. Die neue Knef, das ist nicht mehr Mutterns Beste mit Glamour-Einlagen, sondern eine Diseuse auf hoher Fahrt. Mit üppig diskreten Roben, Festigkeit in Gestik und Haltung, einem pumahaften Zupacken im Vortrag und einem sehr genauen Theaterwissen um das, was ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig wäre. Süddeutsche Zeitung. Für Knef sind die Auftritte Kraftakte. Sie leidet unter schwerem Lampenfieber, braucht viel Mut, um die Bühne zu betreten. Jeden Abend in einer anderen Stadt über 2 Stunden alleine auf einer Bühne zu stehen, das erfordert eine unendliche Disziplin, die bis zum, selbstzerstörerischen, in die Grenzen des Selbstzerstörerischen geht. Ich bin unansprechbar, wenn ich arbeite. Mir und den Menschen, die mit mir leben, ist das oft lästig. Aber ich bin unfähig, das zu ändern. Ich brauche diese Konzentration, diese übermäßige Spannung, die nur bei mir aus einer völligen Abgeschirmtheit entstehen kann. Und ich finde es nicht immer begrüßenswert. Und meine große Spannung zum Beispiel, bevor ich auf eine Bühne gehe, ist geradezu selbstmörderisch. Sie war sowieso eine Frau, bei der sich die Außenwahrnehmung, also dass sie eben eine starke, selbstbewusste Frau erfolgreich ist, stark von der eigenen Sicht unterschieden hat. Sie hat sich immer für verletzlich gehalten, war sehr sensibel, litt unter furchtbarer Bühnenangst, auch vor der Angst, dass sie irgendwann völlig vor dem Ruin stehen könnte, nur noch Misserfolg haben würde. Jene irritierte Auster, die ungetauft und namenlos im Nassen wohnt. Jene irritierte Auster, gebar nach stillem Krampf und fatalem Ende eine Perle. Im Lauf ihrer Sängerinnenkarriere erkämpft Knef sich eine immer größere Autonomie. Unter anderem dadurch, dass sie beginnt, ihre Liedtexte selbst zu schreiben. In Interviews betont sie nicht ohne Stolz, dass sie sich aus der Rekreativität in die Kreativität begeben habe. Die aus besserer Gesellschaft. Die hat sich dann ja auch befreit, dadurch, dass sie selber geschrieben hat. Und als erste Sängerin in Deutschland sich aus dieser Abhängigkeit befreit hat von den Textern und von dieser ganzen Musikbetriebsmaschinerie und dann eben mehr und mehr sich auch verwirklichen konnte. Bei Travemünde. Knef als Texterin zeichnet natürlich dieses hohe Maß an Authentizität aus, an biografischen Details, die sie verarbeitet hat, auch mit Augenzwinkern, wenn sie über ihre Verflossenen spricht oder über ihren schwierigen Umgang mit Geld, dann erkennen das natürlich die Menschen wieder. Und ich glaube, dass das auch die Liebe zur Knef, insbesondere in Berlin, ja am Lodern hält. Also ich würde sagen, dass da schon auch die Berliner Schnauze immer mitschwingt und trotzdem mit einer sanften Poetik gepaart ist, wenn sich die Birke auf den Weg macht zum Beispiel zum Tapetenwechsel, dann finde ich das unheimlich charmant. Also ja, Witz, Authentizität, klare Worte und doch ja poetisch bis philosophisch. Ein intellektuelles Multitalent, das war sie ganz bestimmt. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Jedermann weiß, dass die Knef vielseitig begabt ist. Malerin, Bühnen- und Filmschauspielerin, Sängerin. Nun ist sie unter die Autoren gegangen. Das Ergebnis ist erstaunlich. Gedankenspaziergänge, ziellos und verspielt. Sie hatte die Gabe, pointiert schreiben zu können. Große Geschichten ganz klein zu erzählen, dass sich da auch dann Fantasien dran heften können und dass sie auch zur Identifikation einladen. Und einige ihrer Texte sind immer so ein bisschen wie so hingeworfen. Ne? Also über Christina, über ihre Tochter zum Beispiel, dieses Lied und über das Chaos des Daseins. Also eine gute Beobachterin von sich selbst und auch von dem, was in der Welt so passiert. Und da kam ihr zur Hilfe, dass sie eben klug war und doch auch sehr gewitzt, also dass sie ironiefähig war und auch sich selber dann ironisch in Frage stellen konnte. Ja, also diese Genauigkeit, mit der sie hinguckt, zum Beispiel dieser Song über die alte Frau, sie spricht laut mit ihrem Hund, nur manchmal, da zittert ihr Mund. Finde ich sehr schön. Sie beschreibt da einfach eine ganz einsame Frau, wie es viele gab, die ihren Mann verloren hat im Krieg und die schlurft durch die Straßen. Altersarmut könnte man auch total auf die heutige Zeit beziehen. Und dann guckt sie aber ganz genau hin und verachtet diese Frau nicht, sondern schätzt quasi die Persönlichkeit oder versucht dahinter zu gucken, wer war diese Frau vielleicht vorher, bevor sie so gescheitert und arm wurde. Oder was hab ich von meinem Doppelbett, wenn du auf Nachtschicht bist? Großartiger Songtitel, kann man sich auch gleich einen ganzen Film drunter vorstellen. Im 80. Stockwerk, großartige Geschichte auch über so ja, Einsamkeit in der Großstadt, in einem Hochhaus. Ja? Also viele ihrer Lieder sind halt wie Kurzgeschichten und das finde ich sehr bewundernswert, wenn das dann trotzdem auch singbar ist, wenn man das hinkriegt, auch eine ganze Generation zu beschreiben von Menschen und trotzdem ist es auf eine Art so in so poetischer Form, dass man es so singen kann, dass es ein Popsong wird. Vor 60 Jahren war sie jung und wurde konfirmiert, errötend und erwartungsvoll, zum ersten Mal frisiert. 3 Jahre danach war sie verlobt, des Vaters Wunsch erfüllt. Die Hochzeitsnacht war in Stettin, die Sehnsucht ungestillt. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm, wie schön es damals war, von Kindern, Krieg, bestandener Gefahr. Nur was bei Texten schwierig ist, ist die Kargheit, zu der man sich zwingen muss. Denn ein anständiger Text fängt eigentlich fast an mit einer Kurzgeschichte, die man schreiben könnte, die man vielleicht sogar auf mehrere Kapitel auswalzen könnte. Und das muss man also auf diese Knochen streichen, auf das Vertonbare, rein metrisch. Sodass es also für den Komponisten eine Möglichkeit gibt, hier eine Melodie hineinzuflechten, ohne nur dem als Begleitung zu dienen. Und heute geht sie die Straße entlang, spricht laut mit ihrem Hund, erzählt ihm von dem, was doch niemals war. Champagner-Soupers, Diademen im Haar. Nur manchmal zittert ihr Mund, nur manchmal zittert ihr Mund. Gerade die schreibende Knef wird für Liedermacherinnen wie Bernadette Lahengs zum Vorbild. Und es gibt nicht viele weibliche Songschreiberinnen. In der ganzen Welt gab es wenig Vorbilder für mich, aber auch in Deutschland nicht. Und als ich rausgefunden habe, dass die ihre meisten Songtexte selber geschrieben hat, war ich doch sehr baff und war sehr beeindruckt davon, wie sie so Miniaturgeschichten, die wie so kleine Kurzfilme, auch schon im Titel schon was entwerfen, wo man sich ein ganzes Leben vorstellen kann. Das hat mich sehr beeinflusst, auch als Songschreiberin, schon sehr früh. Ich war beeinflusst von Rio Reiser von Tonsteine Scherben als männlicher Songschreiber. Und Hildegard Knef hat immer so Alltagsgeschichten beschrieben und aber auch ganz starke Frauenfiguren. ich habe dann entdeckt, dieses ganz tolle Album von 1967 in meinem Geburtsjahr aufgenommen. Das heißt, ich werde da sein. Und da sind so ganz tolle kleine Miniaturen auch von Frauen, samtbraune Augen. Sie hat so samtbraune Augen. Also samtbraune Augen handelt von einer Frau, die nicht dem, von ihr selbst quasi, die nicht dem Stereotyp entspricht, der sanften Frau mit den Rehaugen, die alle Männer verführt und die man beschützen muss, sondern Hildegard Knef ist halt genau das Gegenteil und verliert ihren Liebhaber an diese Frau mit den samtbraunen Augen. Aber sie macht das, sie erzählt das in einer frauensolidarischen Art, dass sie diese samtbraune Augenreh nicht disst, sondern gleich, also wertschätzt fast. Es ist nicht so ein typisches Frauengedisse und Eifersuchtsgezänke, sondern sie beschreibt halt verschiedene Arten von ja, Weiblichkeit, von in der Welt stehen und sie ist halt immer ein bisschen anders. Sie entspricht nicht diesem Stereotyp. Bernadette LaHengst hat eigens für diese lange Nacht Knefs samtbraune Augen aufgenommen. Sie hatte samtbraune Augen und schien etwas hilflos und scheu. Sie saß so artig und schweigsam und alles schien ihr neu. Sie trinkt nicht, sie raucht nicht, sie nippt nur am Tee. War ganz ohne Frage das bezaubernde, schutzlose, hilflose, wehrlose Reh. Sie schloss die samtbraunen Augen in tapfer bewältigtem Schmerz. Sprach man von der Härte des Lebens, ihre Sanftmut griff jedem ans Herz. Sie lacht nicht, sie lächelt, sie denkt nicht, sie träumt. Sie ist und bleibt das Opfer, das selbstlos und edel ihr eigenes Leben versäumt. Auf ihrer Suche nach ungewöhnlichen Formen des Chansons tut Knef sich mit dem österreichischen Pianisten, Arrangeur und Komponisten Hans Hammerschmidt zusammen. Der kommt aus dem Jazz, ist experimentierfreudig, liebt Crossover. Mehr als 50 Titel wird er für Knef komponieren, wird über einen langen Zeitraum hinweg ihr idealer künstlerischer Partner sein. Ich glaube, das Wichtigste in unserer Zusammenarbeit und das Angenehme für mich ist, dass es Hans Hammerschmidt immer mehr um das Lied geht als um die Eitelkeit. Er kann also ein Lied, glaube ich, 10-mal umschreiben und ich kann in aller braver Bescheidenheit oder Unbescheidenheit sagen, dass dasselbe auch für mich gilt. Ich schreibe auch um, bis mir der Kopf raucht. Und dann treffen wir uns irgendwo, verstehen Sie, musikalisch und auch vom Text her. Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um. Einer der ersten Titel, die Hammerschmidt für Knef vertont, heißt Von nun an geht's bergab. Knef skizziert im Text ihre Autobiografie in Kurzform, schnoddrig und lapidar als Abwärtsbewegung. Hammerschmidts musikalische Umsetzung trifft die Ironie perfekt. Je mehr es im Text bergab geht, desto stärker rüstet das Orchester auf. War ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Gemeinsam mit Hans Hammerschmidt entsteht auch Für mich soll's rote Rosen regnen. Knefs größter Hit. Ihr musikalisches Markenzeichen. Das habe ich einmal in einem Moment absoluten Größenwahns geschrieben. Das ist ja ein wirklich hochaggressives Lied. Nicht? Ich will und für mich soll es rote Rosen regnen. Was den anderen passiert, ist mir eigentlich so ziemlich egal. Das geht ja da tatsächlich rum, dass sie sich rauskämpft aus dem Sumpf und sozusagen immer wirklich was will, ihre Karriere verfolgen will. Sie will sich selbst erschaffen. Darum geht es letztendlich in für mich soll es rote Rosen regnen. Und das wünscht sie sich auch selbst. Also sie hat genau eine Vorstellung davon, was passieren soll, wenn sie erfolgreich ist. Es soll nämlich rote Rosen regnen. Und auch das ist ja ein Selbstkonzept, was man durchaus als emanzipatorisch begreifen kann. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten. Sie werden lachen. Die Rosen waren in 10 Minuten fertig. Erinnert sich Hans Hammerschmidt. Eines Tages lag ein kleiner Zettel mit dem Refrain da. Ich habe mich ans Klavier gesetzt und hatte sehr schnell die Melodie fertig. Danach mussten wir bloß noch ein bisschen mit den Versen herumspielen. Es war ein absoluter Wurf, wie er einem Komponisten ganz selten gelingt. Aber der Text war so definitiv in seiner Aussage, dass man sofort ein Tempo hatte und ein Ambiente fand. Die Roten Rosen singt Knef auch, als sie 1968 erstmals mit einem ganzen Orchester durch Deutschland tourt. In fast 40 ausverkauften Hallen wird sie gefeiert, darunter die Beethovenhalle Bonn, die Hamburger Leishalle, die Berliner Philharmonie. Knef-Konzert heißt das Programm. Kurz darauf wird sie zur besten Interpretin des Jahres gewählt. Fernsehreportagen porträtieren den Popstar Knef. Auf die Frage, ob sie denn nun Schauspielerin oder Sängerin sei, antwortet sie lapidar: Ich bin Hildegard Knef. Mich fern vom alten Neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will. Seit Ende der 50er Jahre hat sich für Knef auch privat vieles verändert. Sie begegnet der Liebe ihres Lebens, dem Briten David Cameron. Als sie ihn kennenlernt, kocht ein Skandal hoch. Cameron ist 7 Jahre jünger als Knef, Fotomodell und Schauspieler, vor allem aber verheiratet. Die haben sich ja bei einem Filmdreh in London kennengelernt. Er war kein bekannter Schauspieler, also er hat Nebenrollen gespielt. Das war so eine Agentenserie, Fernsehserie. Sie war da sozusagen der Star, der dafür eingeflogen wurde. Sie ist ihm erstmal so unterkühlt begegnet und hat ihn dann aber eingeladen zu einer Party. Und dann wurden sie ein Liebespaar. Er war noch verheiratet, großer Skandal. Hildegard Knef nimmt einer Ehefrau den Ehemann weg. Am Montag wurden mir viele Filme angeboten. Am Mittwoch war ich Ehebrecherin auf erster Seite. Am Donnerstag waren die Angebote rückgängig gemacht. Camerons Scheidungsverfahren zieht sich über 3 Jahre hin. Knef werden in Deutschland keine Filmrollen mehr angeboten. Sie gilt als Kassengift. Wieder einmal, so spottet sie, habe sie das Kernseifengesicht der deutschen Frau geschändet. Erst nach der Heirat wird Cameron von der Öffentlichkeit als Knefs Partner akzeptiert. Filmhistorikerin Daniela Sanwald. Also das ist wichtig zum Verständnis dieser Hildegard Knef, dass sie in den 60er Jahren zusammen mit ihrem Ehemann, englischen Ehemann David Cameron, dass sie ein wirkliches Glamour-Couple bildeten in dieser jungen Bundesrepublik, was auch begleitet wurde von Zeitungsreportagen. Man sieht die beiden dann in Interieurs, die den so einem Film-Interieur dann auch glichen. Also man hatte da das Gefühl, sie lebt ja genauso wie in zum Beispiel Das große Liebesspiel oder in Geständnis unter 4 Augen. Also man sieht die beiden in dieser Umgebung und man hat sie halt journalistisch begleitet. Und das ist auch gut gegangen, solange das David Cameron gemanagt hat. der hat ja im Grunde seine eigenen schauspielerischen Ambitionen aufgegeben zugunsten der Karriere seiner Frau, was ja auch wirklich ein sehr modernes Ehebild damals war, managte sie aber, weil sie mit Organisationen nichts am Hut hatte und das auch nicht konnte, dass man dann auch natürlich das ideale Opfer für ausbeuterische, übelwollende, schmarotzerische, ranschmeißerische Männer ist, ist auch klar. David Cameron war aber all das nicht. Und hat sich dann aber erwiesen als jemand, der für ihre Karriere sehr, sehr wichtig wurde. Also der sie gecoacht hat, also der sich vorbereitet hat mit ihr auf ihre Rollen. Zum Teil hat er ihr dann auch so am Set irgendwelche Zeichen gegeben, wie sie agieren solle. Und der dann später auch Platten von ihr produziert hat und den geschenkten Gaul ins Englische übersetzt hat, wo er auch super erfolgreich war, die Texte zum Teil ins Englische übersetzt hat. Also es war eine enge Arbeitsbeziehung auch. Ich hätte Angst gehabt, einen deutschen Mann zu heiraten. Die Männer meiner Jahrgänge sind alle noch damit beschäftigt, den verlorenen Krieg zu gewinnen. Nachträglich. Zu Haus. Im Wohnzimmer. So Hildegard Knef 1963 in der Zeitschrift Brigitte. Alice Schwarzer wird später sagen, Knefs Drama sei es, zu früh emanzipiert gewesen zu sein. Doch Knef wehrt sich lebenslang gegen das Wort, kokettiert gerne damit, dass sie das Unemanzipierteste sei, was man sich vorstellen kann. Also wenn irgendjemand emanzipiert war, dann war Hildegard Knef natürlich. Die ganzen Frauen aus dieser Generation haben furchtbare Berührungsängste gehabt mit dem Feminismus, weil sie eben dachten, um Gottes Willen, das darf ich nicht sein, dann kann ich nicht Karriere machen. Also das ging einfach nicht. Man konnte nicht sagen, man setzt sich für die Rechte der Frauen ein oder so. Das war zu der Zeit, wo das für sie wichtig war, einfach nicht möglich. Deswegen musste sie es immer sagen, nein, ich bin keine Feministin. Aber natürlich hat sie was anderes gelebt. Also sie hat ja ganz erstaunlich früh ganz viele Sachen gemacht, die später andere Frauen als feministischen, selbstverwirklichenden, identitätsstiftenden Akt bezeichnet haben. Also zum Beispiel, dass sie eben eine Ehe geführt hat, in der sie das Geld natürlich verdient hat und er praktisch den untergeordneten Posten machte, was auch hieß, dass er sich zum Beispiel mehr um das gemeinsame Kind gekümmert hat. Dieses gemeinsame Kind bringt Knef 1968 im Alter von 42 Jahren auf die Welt. Späte Mutterschaften sind in dieser Zeit noch Ausnahmefälle in der Bundesrepublik. Die Wehen setzen 5 Wochen zu früh ein. Das Kind muss per Kaiserschnitt geholt werden. Knef schwebt zwischen Leben und Tod, weil die Blutungen sich nicht stillen lassen. Erst nach 20-tägigem Krankenhausaufenthalt darf sie ihre Tochter Christina in den Arm nehmen. Schon wenige Monate später geht sie wieder auf Tournee und muss sich vorwerfen lassen, eine Rabenmutter zu sein. Da wurde sie irgendwie gefragt, ob sie denn wirklich eine gute Mutter sei oder wie es denn überhaupt sein könne, dann, dass sie sich auch noch um diese, neben ihren Jobs, ihren vielen Jobs, auch noch um diese Tochter genug kümmern könne. Und da hat sie dann irgendwie gesagt, oh, jetzt raste ich aus, jetzt werde ich zur Löwin und das lasse ich mir nicht sagen. Es war die schlimmste Beschimpfung. Sie hat ja sehr eng auch mit dieser Tochter zusammengelebt, also auch die dann teilweise mitgenommen zu Tourneen oder so. Oder war glücklich, dass sie so spät noch eine Tochter überhaupt bekommen hat. Aber es war auch, glaube ich, eine nicht einfache Situation für diese Tochter. Also diese Übermutter, die permanent in der Öffentlichkeit stand, deren Privatleben von Boulevardpresse, vom Fernsehen permanent beobachtet wurde, die auch Probleme mit Alkohol, mit Tabletten hatte und die auch total, das hat die Tochter auch selber erzählt, permanent dann in dieser Arbeit war. Also was ist jetzt das nächste Projekt? Was mache ich nun? Wie könnte es weitergehen? Gewartet, dass Angebote kommen und dass sie irgendwas machen kann und dass sie es auch machen muss, Aber auch sicherlich war sie nur dann, wenn sie in der Öffentlichkeit war, Aufmerksamkeit hatte, wenn sie auch einigermaßen zufrieden war mit dem, was sie gemacht hatte, nur dann auch irgendwie glücklich oder eine Art von glücklich sein konnte. Also ich stelle sie mir dann auch auf Dauer anstrengend vor, natürlich. Dominant und nicht einfach. Und die Tochter hat ja nicht umsonst dann quasi den Atlantik zwischen sich und die Mutter gebracht. Ist in die USA gegangen und hat da geheiratet. Christina, is there something wrong with you today? Christina, why have you turned your face away? Just your smile, just your eyes are enough to show the gift you've made to me. For there in your face is a picture. Die Sängerin Hildegard Knef feiert die Höhepunkte ihrer Karriere in den 60er und 70er Jahren. Doch mit Unterbrechungen bleibt sie bis zuletzt am Mikrofon, probiert immer wieder Neues aus. Sie arbeitet mit den Les Humphreys-Sängern zusammen, produziert eine gemeinsame Platte mit Bert Kaempfert, dem Grand Seigneur des Easy Listening und Mr. Hitmaker. Ihre Neugierde bleibt lebendig. Sie hat ja später fast auch schon gerappt. Ne? Es gibt dieses wunderbare Stück Ferienzeit von 1970 ist das, glaube ich. Das ist so ein Soul-Groove, also ein Groove, der immer weitergeht. Und sie zitiert dazu Zeitungsschlagzeilen, Dinge, die ihre damals dreijährige Tochter gesagt hat. Bisschen eigene Reflexionen, das ist wie ebenso improvisiert fast, was es nicht war. Also den Text hatte sie geschrieben. Und das war auch musikalisch der Zeit voraus. Also diese mittleren, späteren Aufnahmen von Knef waren seinerzeit nicht erfolgreich. Die sind wiederentdeckt worden vor jetzt einigen Jahren und gelten auch als Klassiker. Ihr großer Verdienst ist, glaube ich, auch, dass sie, ich würde es als Popmusik bezeichnen, mit der deutschen Sprache nicht versucht hat, den internationalen Markt zu imitieren, zu kopieren, sondern ihre ganz eigene Sprache, Kunstsprache würde ich das auch nennen, entwickelt hat. Und das hat Spuren hinterlassen, auch im Songschreiben von vielen Songwriterinnen auch in den 70er Jahren, weil es gab halt keine Kontinuität des deutschsprachigen Songguts, sagen wir mal. Es ist halt durch den Zweiten Weltkrieg und die Nazis abgeschnitten worden. Sowas wie Friedrich Holländer, Marlene Dietrich und auch Brecht natürlich. Und das brauchte ganz lange, damit da wieder was Neues erwächst, was nichts mit den Nazis zu tun hat. Und dafür hat Hildegard Knef eine neue Saat gelegt, sagen wir mal, aus der dann neue Songs entstehen konnten, auf die man sich wieder berufen konnte. Und das hat viel mit der Jetztzeit zu tun, auch mit den 90er Jahren, in denen ich ja mein Songschreiben hauptsächlich entwickelt habe, mit meiner Band Die Braut haut ins Auge und später dann als Bernadette Lahengst. Bis zuletzt bleibt die Sängerin Hildegard Knef experimentierfreudig, nimmt auch mit Anfang 70 noch ein bemerkenswertes Album auf. Doch zunächst zur Autorin Hildegard Knef. Heute kamen sie vom Mond zurück. Ein Fallschirm ging nicht auf. Der Dollar fällt, der Dollar steigt. Föhn hängt zwischen Bergen. Touristen schleichen, zeigen Sonnenbrand, sitzen beim Kurkonzert, essen Eis, schreiben Karten. Unsere Möbel sind noch immer auf dem Speicher. Wo gehört man hin? Ferienzeit, Löwezeit, August, nichts für mich. Ferienzeit, Löwezeit, August, nichts für mich. Diese lahme lebende Ferienzeit, diese lahme lebende Ferienzeit. geht spazieren, liest die Zeitung. Tote auf der Autobahn, Tote in Pakistan, ein Flugzeug abgestürzt. Minister erholen sich. In München wird Fasching sein, war ein Bankeinbruch, gab es Tote, wird Olympia sein. Ferienzeit, Löwezeit, August nicht für mich. Ferienzeit, Löwezeit, August nicht für mich. Diese lahme, lähmende Ferienzeit. Diese Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Zwei Uhr, die Nachrichten. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle sieht die Demokratie in Deutschland in Gefahr. Wenn sich fast überall auf der Welt ein Rechtsruck vollziehe und totalitäre Systeme aufkeimten, werde es immer unwahrscheinlicher, dass Deutschland sich diesem Trend dauerhaft entziehen könne, sagte Voskuhle dem Tagesspiegel. Deutschland sei kein gallisches Dorf. Es sei möglich, dass die Deutschen ihre eigene Demokratie abwählten. In Ungarn sei dies schon geschehen. In Frankreich und Polen könne es bald der Fall sein, betonte Voskuhle. Die USA bewegten sich in Richtung eines Willkürregimes. Und auch in Israel sei eine Regierung an der Macht, die den politischen Gegner als Feind betrachte. Der Präsident des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ivo Fuests hat der Bundesregierung vorgeworfen, viele innenpolitische Probleme aufzuschieben. Der Ökonom warnte in der Süddeutschen Zeitung vor einer Phase der Dauerstagnation, sollte die Regierung nicht umlenken. Bundeskanzler Merz gehe bisher in der Wirtschaftspolitik den großen Herausforderungen aus dem Weg, sagte Fuest. Derzeit werde versucht, vieles mit finanziellen Mitteln auszulösen. Es brauche nicht viel Mut dafür, alles mit Geld zuzuschütten. Die Wirtschaft sei mit der Erwartung gestartet, dass die neue Bundesregierung die Dinge zum Besseren verändern würde, führte Fuest aus. Sie sei aber nur die Probleme angegangen, die einfach zu lösen gewesen seien. Der Preis für Silber hat erstmals die Marke von 75 US-Dollar überschritten. Das Edelmetall verteuerte sich im Tagesverlauf auf 75,15 Dollar je Feinunze. Seit Jahresbeginn hat sich der Preis damit mehr als verdoppelt. Zuletzt legte Silber stärker zu als Gold. Als wichtiger Grund gilt eine zunehmende industrielle Nachfrage. Weitere Gründe für den Preisanstieg sind sinkende Lagerbestände bei gleichzeitigem Rückgang der Produktion und kaum noch neu in Betrieb genommenen Silberminen. Außerdem wurde Silber durch die USA als kritisches Mineral eingestuft. Im Universitätsklinikum Gießen ist ein 33-Jähriger durch einen Schuss von Polizeibeamten getötet worden. Den Angaben des Hessischen Landeskriminalamtes zufolge hatte der Mann zunächst das Klinikpersonal mit einer Schere bedroht. Anschließend habe er nach derzeitigem Ermittlungsstand die zur Hilfe gerufenen Polizisten angegriffen. Daraufhin sei es zum Einsatz der Dienstwaffe gekommen. Der 33-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es. Russlands Führung hat sich ablehnend zu den jüngsten westlichen Bemühungen um ein Friedensabkommen geäußert. Der neue Entwurf sei radikal anders als der Text, über den Moskau in den vergangenen Wochen mit Washington verhandelt habe, sagte Vizeaußenminister Rjabkov im russischen Fernsehen. Er warf der Ukraine und den Europäern vor, die Gespräche zu torpedieren. Ohne angemessene Lösung der Probleme, die zu dieser, Zitat, Krise geführt hätten, werde eine abschließende Einigung unmöglich sein. Der ukrainische Präsident Zelensky will an diesem Wochenende mit US-Präsident Trump zusammenkommen. Gegenstand der Beratungen soll dann die überarbeitete Version des zunächst von den USA präsentierten und von Russland befürworteten 28-Punkte-Plans sein. Der neue Plan umfasst nur noch 20 Punkte. Als erste Nation weltweit hat Israel die ostafrikanische Region Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Der israelische Regierungschef Netanyahu und der somalilandische Präsident Abdullahi unterzeichneten ein entsprechendes Dokument. Es sieht unter anderem volle diplomatische Beziehungen vor. Die Anerkennung erfolge im Geiste des Abraham-Abkommens, heißt es. Die Abraham-Abkommen wurden in der ersten Amtszeit des US-Präsidenten Trump ins Leben gerufen. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Israel. Die Anerkennung Somalilands stieß in der Türkei, Ägypten, Djibouti und Somalia auf Ablehnung. Ankara warf Israel vor, sich in Somalias innere Angelegenheiten einzumischen. Kairo warnte vor einer gefährlichen Entwicklung am Horn von Afrika. Somaliland grenzt an Djibouti und Äthiopien. Es hatte sich 1991 abgespalten, als in Somalia der Bürgerkrieg ausbrach. Das Wetter. Nachts im Nordosten vereinzelt gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr, sonst oft klar. Tiefstwerte plus 3 bis minus 9 Grad. Am Tag im Norden vereinzelt Sprühregen, örtlich Glätte. Im Süden viel Sonne, minus 1 bis plus 7 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die zweite Stunde von Nie aufgegeben, nie angekommen. Eine lange Nacht zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef. Eine Sendung von Silvia Roth. Nein, ich gebe niemals auf, solange mich noch einer braucht. Geh ich nicht an mir zugrund, vergeude keine Stund. Hildegard Knef, die Schriftstellerin. Mir noch schlimme Fragen stellt, solange eine Hand mich hält, ist und bleibt es. Hildegard Knef, es fügte sich immer so, dass wir dann miteinander plauderten, wenn Sie gerade wieder erfolgreich etwas Neues angefangen hatten. Muss man immer wieder etwas Neues anfangen? Tut man das aus einem nie zu befriedigenden Ehrgeiz oder weil man im alten Gebiet plötzlich bemerkt, die Endstation des Aufstieges ist erreicht? Beide muss ich mit einem Nein beantworten. Es sind zwei Fragen, darüber sind wir uns klar. Und beide Fragen beinhalten etwas Negatives. Es sind Phasen, Entwicklungsphasen, wenn Sie so wollen. Die meisten Menschen treffen eine Entscheidung, wenn sie 15 Jahre alt sind, also in einem der schwierigsten Alter, das man überhaupt aufzuweisen hat wahrscheinlich. Mit 15 oder 16 Jahren treffen sie die Entscheidung, was sie ihr Leben lang machen wollen. Und dann müssen sie es machen. Sie studieren oder sie gehen in eine Lehre und sie ergreifen einen Beruf, den sie ein Leben lang haben. Und mit dem sie ein Leben lang bestimmt nicht zufrieden sein werden oder nur in den allerseltensten Fällen. Für mich ist jeder neue Weg einer Veränderung Rechnung zu tragen. So möchte ich es eigentlich nennen. Weder ist es ein nie zu befriedigender Ehrgeiz in dem Sinne, und da dieses Wort mich sowieso schon ärgerlich macht, weil es also Ehr und Geiz, zwei bösartige Worte, miteinander verbindet und zu einem noch bösartigeren macht, noch ist es, dass ich da Endstationen sehe, sondern einer Entwicklung, einer Phase Rechnung tragen, nennen wir es so. Nein, solange die Nacht sich noch zu neuem Tag erhält, solange der Winter Eis noch taut, ist und bleibt es meine Welt. Zu Beginn der 70er Jahre erfindet Hildegard Knef sich noch ein drittes Mal neu. Nach etwa 100 Chansontexten wird sie nun auch zur Buchautorin und schreibt eine Autobiografie, die die Bestsellerlisten erobert. Nun kann sie auch noch schreiben. Nun tritt unser Hildchen schon ihre dritte Karriere an. Eine Naturbegabung mit Fleiß, Herz und Köpfchen und einem Blick, der scheinbar Belangloses fixiert und lebendig und typisch macht. Friedrich Luft. In einem ihrer Songtexte, von nun an ging's bergab, hatte Knef ihre Autobiografie bereits skizziert. Als unaufhaltsamen Niedergang. Nun will sie ihr Leben noch einmal umfassender in einem ganzen Buch schildern. Will zugleich ein Porträt ihrer gesamten Generation einfangen. Kulturjournalist Christian Schröder. Also sie hatte sicherlich den Anspruch, eine Autobiografie zu schreiben, die über diese üblichen Aneinanderreihungen von Anekdoten, von Geschichten, wen habe ich wann getroffen, mit welchen Stars stand ich vor der Kamera, also diesen üblichen Prominentenerzählungen etwas anders gegenüberzustellen. Und sie konnte eben auch schreiben. Und wenn man es liest, wenn man den liest, also den geschenkten Gaul, dann gibt es da schon so einen Sog und man folgt ihr total gerne. Und auch dieses Stellvertreterhafte spürt man natürlich, dass sie für die Generation derjenigen, die Kinder und Jugendliche waren im sogenannten Dritten Reich, die diese ganze Mühle durchlaufen haben, von denen viele gestorben sind, die im Gleichschritt marschieren sollten. Diese Generation ist da verheizt worden, natürlich. Der geschenkte Gaul ist eine der erfolgreichsten Publikationen der deutschen Nachkriegsgeschichte. In seinem Buch »Die Schlange im Wolfspelz« hat der Literaturkritiker Michael Mahr die für ihn wichtigsten Werke der deutschen Literatur besprochen und hat auch ein flammendes Plädoyer für Knefs Autobiografie gehalten. Ja, es war wie immer ein riesiger Zufall. Mein Buch »Die Schlange im Wolfspelz« war schon fertig geschrieben, eigentlich fast fertig geschrieben. Und dann saß ich an einem Abend nach irgendeiner Veranstaltung in einem Restaurant einer mir unbekannten Frau gegenüber, die sich dann herausgestellt hat als jahrzehntelange Rundfunkredakteurin. Dann hat die gefragt, was ich gerade so schreibe, habe ich erzählt von dem Buch. Dann hat sie gefragt, ob da auch Frauen vorkämen. Sagte ich, ja klar, aber natürlich bin ich immer dankbar für einen neuen. Und sagte, ja, Hildegard Knef, der geschenkte Gaul, ist wirklich gut. Ich war völlig verblüfft, weil das ist eine andere Generation. Ich habe die Knef als Kind gesehen auf irgendwelchen Stern- oder Quick-Titelbildern, aber ich verbinde nichts mit ihr oder verband nichts mit ihr. Aber da die Frau sehr glaubwürdig wirkte, habe ich mir am nächsten Tag das antiquarisch bestellt und war von der ersten Seite an gefesselt und dachte, wow, das ist ja unglaublich. Ja, und dann habe ich das gelesen und habe es geschafft, sie dann noch zu integrieren in mein Buch und habe jetzt ein paar Seiten gewidmet. Knef erzählt von ihrer Kindheit, vom Krieg, von ihren Anfängen als Schauspielerin, von Hollywood. Was beeindruckt Michael Mahr an dem Buch? Da ich es nicht besser sagen kann, als ich es damals schriftlich gesagt habe, lese ich einfach eine ganz kurze Passage vor. Die Verfasserin der Memoiren, der geschenkte Gaul, ist eine Erzählerin ersten Rangs. Ihre in vielen Dialekten und Argots gewiefte, expressiv farbige, nervöse, klischeefreie, immer originelle, lustvoll übertreibende und sicher oft auch flunkernde Prosa erinnert an den Ulrich Becher der Murmeljagd, die ein Jahr vor dem geschenkten Gaul erschien. Knef setzt die Pointen vom ersten Satz an. Sie beginnt ihr Buch mit einer Hommage an ihren geliebten Großvater. Ich zitiere diese Stelle. Er trug den Kopf sehr gerade, die Wirbelsäule auch, und er hatte einen großen Mund mit vielen Zähnen. Er hatte sie noch alle 32, als er mit 81 Jahren Selbstmord machte. Sein Jähzorn war das Schönste an ihm. Erstens, weil er sich nie gegen mich richtete und weil er so wild und rasch kam, wie er verging. Und wenn vergangen, wurde sein Gesicht warm wie ein Dorfteich in der Sommersonne. Und seine Bewegung verlegen und einem fischenden Bären gleich. Das ganze erste Kapitel widmet Knef ihrem geliebten Großvater. Meiner hieß Karl. Mit diesen Worten beginnt sie ihr Buch. In einer Sprache mit unmittelbarer Sogwirkung. Pointiert, farbig, keine Seite ist langweilig, mit vielen sehr lebensecht nachgezeichneten Dialogen. Sie wechselt dann auch die Stilebenen, aber sie schildert jetzt einfach dieses Auge, eigentlich das Auge der Schriftstellerin. Also sie setzt Szenen so hin, dass man sie sofort plastisch vor Augen hat, wie sie zum ersten Mal Marlene Dietrich trifft, wie sie ihr Lächeln beschreibt, was bei Dietrich in der Tat etwas selbstverliebt war. Und so, das sind alles ganz komische und herrliche Schilderungen. Was mich so entzückt an ihrem Buch ist diese Selbstironie. Sie ist überhaupt nicht eitel. Sie hat diesen scharfen Blick, sie hat diesen Witz und sie ist eben immer selbstironisch. Also, und ich glaube nicht, dass es viele andere Autobiografien gibt, die so frei sind von verstecktem Selbstlob wie ihres. Im Gegenteil, sie macht sich eigentlich ständig über sich selbst lustig. Sie hat einen sehr scharfen Blick für die anderen. Allein das macht die Lektüre lesenswert und wichtig. Ja. Statt die Sprache karg zu reduzieren, lässt Knef sie wuchern, bekennt, dass sie gerne in Adjektiven bade, weil die eine Geschichte doch erst ausmalen und griffig machen würden. Immer wieder nutzt sie auch den Berliner Jargon. Unter anderem, wenn sie ihren geliebten Theatermacher der ersten Stunde, Boleslav Barlog, beschreibt. Etwa als der sie in New York besucht und ihr nach der Aufführung von Silk Stockings detailliertes Szenenfeedback gibt. Pass mal auf in der Szene, wenn er das Lied singt und du stur da sitzt. Also da kiek nicht gerade raus, kiek runter. Er hielt den Kopf schräg, sah angewidert auf den Boden, als verfolge er den Weg einer Küchenscherbe. Und wenn du auftrittst, lass die Pause länger, bevor du redest. Dann das Abendkleid, also wenn du das vorführst, sei noch unsicher, das darf nicht elegant sein, verstehst du? Er drehte sich hin und her wie eine Robbe, die einen Wasserball balanciert. Das müsste richtig peinlich sein. Komm, steh mal auf. Allein die Robbe mit dem Wasserball, ich meine, wer kommt darauf? Ja, wo man aufschlägt in diesem Buch, findet man solche herrlichen Stellen. Also, es ist voller Komik und die Porträts sind eben unübertrefflich. Zum Beispiel den Gaul habe ich also geschrieben in der Sprache meiner Kindheit und bin in der Sprache immer weiter getrieben worden, also in ein Vokabular hinein, das also umfangreicher war, je älter ich wurde innerhalb des Buches. Habe aber am Anfang bewusst diese Kindheitsreaktionen und damit auch die sprachlichen belassen. Habe während des Krieges die Reflexionslosigkeit sehr absichtlich so dargestellt. Denn während man beschossen wird, hat man keine Reflexion, außer die zu überleben, tierische Reflexion. Ja. Knee findet einen eigenen Sound. Mal frech und lapidar, dann wieder ausschweifend verspielt. Vielleicht schimmert bisweilen Kurt Tucholsky durch. Oder Erich Kästner. Mich hat es manchmal erinnert an den guten Simmel. Der hat auch so einen lockeren, dialogreichen, farbigen, pointierten Stil. Der wird übrigens gelegentlich heute unterschätzt eher. Also es muss nicht immer Kaviar sein zum Beispiel. Das würde ich so neben die Knef stellen. Es ist auch die ähnliche Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie sich kennengelernt hatten, aber das ist nicht so unähnlich stilistisch. Ich rauche noch die letzte Zigarette und leg noch mal die alte Platte auf. Wär er noch da, dann weiß ich es, er hätte mein Herz gekriegt im Sommerschlussverkauf. Er hieß nicht von Oertzen, er hieß einfach Tom. Und als es ihm schlecht ging, schrieb ich ihm, ich komm. Da sah ich die Wahrheit, da hatte ich Klarheit. Er hat mich belogen und das nicht so knapp. Er sprach von Familie und von blauem Blut. Mehrere Jahre braucht Knee für das Schreiben ihres Buchs, muss mehrere Anläufe nehmen. Im Nachhinein kursieren Gerüchte über einen Ghostwriter. Doch der Journalist Will Tremper hat wohl eher als mentaler Unterstützer und Ermutiger fungiert. Hört man Knef in Interviews sprechen, entdeckt man in vielem den Duktus ihrer Schreibe wieder. Die Verleger wittern jedenfalls einen Coup, als durchsickert, dass Hildegard Knef an ihrer Autobiografie schreibt, erzählt Christian Schröder. Da gab es so ein regelrechtes Wettbieten von Verlagen, wobei sich dann am Ende der Fritz Molden durchgesetzt hat. Und der hat dann auch eine große Kampagne, eine Werbekampagne zur Buchmesse in Frankfurt gemacht. Das top vermarktet, also da waren auch die, hängen überall dann Fahnen mit dem Cover. Das war ein Ereignis, dem man, glaube ich, dann damals nicht aus dem Weg gehen konnte, als das Buch rauskam. Und es wurde dann ja sehr, sehr erfolgreich und in auf viele Sprachen übersetzt. Einen vergleichbaren Marketingaufwand hatte es in Deutschland vorher noch nie für ein Buch gegeben. Der Verlag setzt ein Werbebudget von 250.000 Mark ein. Wochenlang besucht Knef mehrere Buchhandlungen pro Tag, trifft dort unzählige Fans. Verleger Fritz Molden. Die Knef war wunderbar. Die hätte für uns sogar auf dem Mond Signierstunden abgehalten. Das Buch verkauft sich in Rekordauflagen, wird bald auch in andere Sprachen übersetzt. Für die amerikanische Ausgabe, in der Übersetzung von Knefs Ehemann David Cameron, schreibt Henry Miller einen hymnischen Klappentext. Dies ist kein Buch, sondern ein höchst lebendiges, tief erschütterndes, menschliches Dokument. Es erinnert an eine Flutwelle, die sich majestätisch fortbewegt und alles mitreißt, was auf ihrem Weg liegt. 25 Jahre nach dem Krieg geschrieben, liest es sich, als wäre das alles erst geschehen. Ihr Gedächtnis ist phänomenal. Ihr Humor gnadenlos. Knef lässt viel Fiktives in ihre Schilderungen einfließen, biegt vieles zurecht, vor allem wenn es um die Nazi-Zeit geht. Bei ihrer Liaison mit dem führenden Parteimitglied Ewald von Demandowski stellt sie vieles anders dar, als es wohl gewesen ist. Auch ihre Flucht aus Berlin kann so nicht stattgefunden haben. Für die Schilderung der Kriegszeit wählt sie eine hektische, fahrige, temporeiche Sprache und schreibt der jungen Knef all die Eigenschaften zu, die zu ihrem späteren Image gehören. Unerschrockenheit, Durchsetzungsvermögen, Überlebenswille. Sie war eben eine sehr gute Geschichtenerzählerin. Also sie konnte tolle Plots aufbauen und Cliffhanger, also die Spannung steigern. Anekdoten auch dann auswalzen. Also zum Beispiel die Lehrerin, ihre Klassenlehrerin, Frau Weise in der Grundschule, die schildert sie als Parteigenossin, als Narzisse, durch und durch überzeugt von Hitler, begeistert dafür und auch bemüht, diese Begeisterung weiterzugeben an ihre Schüler und Schülerinnen. Die war aber kein Parteimitglied, also wie sich jetzt inzwischen rausgestellt hat, die stand wohl ursprünglich der SPD nahe. Also sie war nicht diese Karikatur einer Nazi-Propagandistin. Ne? Die hat natürlich als Figur viel besser hineingepasst in die Erzählung. Ne? Also da hat sie ja wie eine Romanautorin agiert. The Eilboten kam. Der Brief morgens, als ich schlief, der Tag steht noch aus, an dem ich laut sage, sie sind eine Plage mit ihrem Eilboten. Lieber Herr und liebe Frau, denn da nehmen wir es genau, Ihre Einladung hat mich gefreut. Es tut mir aufrichtig leid. Aber just an jenem Tag bin ich schon disponiert und auf keinen Fall bereit. Und auf keinen Fall bereit. Nach der Publikation ihrer Autobiografie wird Knef endgültig als intellektuelle Künstlerin wahrgenommen. Dass sie während ihrer Zeit in den USA durch den Philosophen Ludwig Marcuse viel Literatur kennengelernt hat, kommt ihr nun zugute. Michael Mahr? Ich glaube, auch da war sie relativ einzigartig. Sie hat eben dann wirklich Proust und Thomas Mann gelesen. Sie hat den Faustus gelesen, kurz nach Erscheinen. Ob sie Proust von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hat, bleibt offen. Aber sie hat das alles versucht und sie war eben sehr, sehr belesen. Und ich glaube, auch wenn sie das nicht wäre, hätte sie ihr Buch nicht so schreiben können. Denn natürlich lebt Literatur außer vom Leben auch immer von anderer Literatur. Jeder wird zugegen sein, doch jeder und alle sind in jedem Falle Leute und Menschen. Aber der Witz ist der folgende, dass erst als mein Buch fertig war und das Kapitel geschrieben war, habe ich erfahren, dass die Knef mir direkt gegenüber gewohnt hat. Ich wohne in der Clausewitzstraße 4 im Hinterhaus und sie wohnt im Vorderhaus. Von meinem Balkon aus hätte ich ihr sozusagen ins Fenster schauen können. Und es geht so weit, dass mein Hausarzt, also der Sohn des Hausarztes, der Vater hat sie noch selbst betreut. Wenn ich sie noch getroffen hätte als Nachbarin, jetzt sozusagen 40 Jahre zurückgedreht oder vor, dann hätte ich sie gefragt, erstens über ihre Beziehungen oder ihre Porträts von den Autoren, die sie kennengelernt hat. Wie war es mit Charlie Chaplin, wie war es mit Marlene Dietrich, wie war es mit Henry Miller und so weiter. Und dann hätte ich sie gefragt, welches Buch von Thomas Mann sie denn eigentlich am liebsten hat und was sie von Proust hält und ob sie auch sich zu Joyce vorgewagt hat oder nicht. Solche Dinge hätte ich gerne mit ihr besprochen. Schreiben ist ein Vielfraß, ein Zeitfresser, ein Krokodil. Es frisst Jahre und man fängt an, in Jahren zu denken, statt in Wochen oder Monaten. Ich glaube, das alleine beantwortet schon etwas. Nämlich, dass, wenn man ein Buch schreibt, man bereits einen großen Zeitraum vor sich sieht, in dem so etwas geschehen kann. Und dass dieser Zeitraum nichts anderes zulässt als eben das Schreiben. Knefs weitere Bücher erreichen den Erfolg des Geschenkten Gaul nicht mehr. 1973 wird bei einer Gebärmutteroperation ein Karzinom in ihrer Brust entdeckt. Die linke Brust muss amputiert werden. Es ist der Beginn einer jahrzehntelangen Leidensgeschichte. Bitter erinnert Knef daran, dass ihr nackter Busen den ersten Nachkriegsskandal provoziert habe. In ihrem Buch »Das Urteil« macht sie den Krebs zum Thema, prangert Ärzte und medizinisches Profitdenken an. Etwa zur selben Zeit bröckelt ihre Ehe mit David Cameron. Die jahrelange private und berufliche Symbiose zerbricht. Aber diese Arbeit, also dass die Arbeit in so einer Ehe so ungleich verteilt ist und die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, das, glaube ich, ist auf die Dauer schwierig. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Ja, sie hat ja gesagt, nach der Scheidung, also dass heute vor dem Scheidungsgericht wurde die eine Hälfte von mir eingeäschert. Also sie fühlte sich zerstört, verbrannt. Die Hälfte ihres Ichs quasi war dahin. Und es begann ja auch es hatte so einen unguten Scheidungskrieg gegeben, also auch Sorgerechtskämpfe um die Tochter. Sie hatte große Angst, dass sie Probleme mit dem Jugendamt kriegen könnte, wenn die Tochter dann alleine bei ihr wäre. Und hat dann eben Paul von Schell kennengelernt, der dann auch wieder auf eine andere Art so eine unterstützende Rolle übernommen hat bei ihr, der sich sehr um sie gekümmert hat. Halte mich fest, und sag nicht nein, es muss ja nicht für immer sein. Halte mich fest und frage nie, wie und wo, wo und wann wir uns noch einmal wiedersehen. Nicht als ein Sprung ins Nichts, der uns nichts verspricht, von Liebe wird doch nie die Rede sein. Es ist doch längst zu spät, allein nach Haus zu gehen. Die kleine Chance. Knef rutscht immer stärker in eine Medikamentensucht ab. Vor allem von Morphinen ist sie abhängig. Später wird sie behaupten, ihr Schmerzmittelmissbrauch habe erst mit der Krebserkrankung begonnen. Tatsächlich aber war sie schon früher süchtig. Ist vermutlich bereits während ihrer Zeit in Hollywood bei Marlene Dietrich in die Schule gegangen. Die habe wie eine Apothekerin immer gerne Pillen aus ihrem Köfferchen verteilt. Filmhistorikerin Daniela Sanwald. Pharmakologische Produkte waren in den 60er Jahren die Droge der Reichen und Schönen. Ne? Schlaftabletten, Beruhigungstabletten, Aufputschtabletten, immer dieser Zyklus. Und das hat sie gebraucht, um überhaupt sich reproduzieren zu können oder produzieren zu können. Ne? Und das ist mir auch nicht nur bei ihr begegnet. Also das hat es ganz häufig gegeben, auch gerade unter künstlerisch arbeitenden Leuten. Und das ist natürlich eine harte Anforderung auch für jemanden, der daneben sitzt und zuguckt. Im Lauf der Jahre hinterlässt die Sucht immer stärkere Spuren bei Knef. Ihr Kopf zittert unkontrolliert. Sie leidet unter Realitätsverlust. Manche unterstellen ihr das sogenannte Münchhausen-Syndrom. halten einen Teil ihrer zahlreichen Krankheiten für vorgetäuscht, zweifeln die von Knef kolportierte Zahl von 56 Operationen an. Wo ist mein Lachen geblieben? Einst dröhnte und höhnte es doch. Was oder wer hat's vertrieben? Mein Lachen, es war ein Teil von mir. Wo ist mein Lachen geblieben? Ich verlor es und weiß nicht mehr wann. Wo ist mein Lachen geblieben? Ich erinnere mich kaum noch daran. 2 Jahre nach der Scheidung von David Cameron heiratet Knef einen 15 Jahre jüngeren Mann, Paul von Schell. Die Presse stürzt sich darauf. Knef ist nun Anfang 50 und schon kurz darauf beherrscht ein weiteres Thema die Boulevardblätter. Knefs neues Gesicht. Fast schon anklagend öffentlich unterzieht sie sich einer Schönheitsoperation. Lädt die Journalisten sogar ins Krankenhaus ein. Selbst der Spiegel widmet sich dem Thema. In der Ausführlichkeit einer Reportage. Die Falten und Tränensäcke sind weg. Frau Knefs Augenbrauen sind beiderseits angehoben. Die Oberlippe ebenso. Von den Ohren her wurden die Wangen glatt gezurrt. Alles Millimetersache. Mit ihrem neuen Gesicht will Knef noch einmal durchstarten und scheitert schmerzhaft. Der Musikmanager Martin Bialas schlägt ihr eine Welttournee vor, durch alle großen Konzerthäuser Europas und der USA. Allein für die Garderobe von Yves Saint Laurent gibt Knef mehr als 80.000 Mark aus. Doch schon der Auftaktabend in der Berliner Philharmonie ist nur mäßig verkauft und wird zum Desaster. Die Kritiken lesen sich wie Nachrufe. Knef droht zur Parodie ihrer selbst zu werden, verliert außerdem Unmengen an Geld. Ich verstehe Zahlen nicht. Wenn Sie mir eine Zahl nennen, beginne ich zu schielen. In Deutschland werden Pfändungsbeschlüsse gegen Knef verhängt. Als sie ein Buch über Romy Schneider veröffentlicht, in dem sie sich als deren beste Freundin darstellt und allerlei erfundene Geschichten erzählt, ist Romys Mutter Magda empört. Zeitungsschlagzeile: Warum lügen Sie, Frau Knef? Knefs Ansehen in Deutschland ist an einem Tiefpunkt angelangt. Sie flieht in die USA. Die 80er Jahre verbringt sie hauptsächlich in Los Angeles, hält sich dort mit schlechten Rollen in schlechten Filmen über Wasser. Aus purer finanzieller Not besinnt sie sich wieder auf die Malerei, mit der sie als junge Frau ihre künstlerische Karriere begonnen hat. Gemeinsam mit Paul von Schell fährt sie durch die Slums von Los Angeles, macht Schnappschüsse von interessanten Gesichtern, malt sie und stellt sie aus. Die Ausstellung findet ein großes Echo. Verkauft werden aber nur wenige Bilder. Dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, weiß man gleich. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück. Und da steh ich nun, und da lieg ich nun wie anno damals, jener Sisyphus. Und beginn nochmal zum wievielten Mal im Tal, wie noch jedes Mal. Wer rollt den Stein den Berg hinauf und gibt nicht auf und gibt nicht auf? Der Mensch, wer sonst? 1989 kommt Knef nach Deutschland zurück. Nicht einmal das Flugticket kann sie noch aus eigener Tasche bezahlen. Doch während der 90er Jahre gelingt der Überlebenskünstlerin Knef eine Metamorphose. Sie bewältigt einen Drogenentzug, spielt ab und an in Vorabendserien, etwa als Gräfin Rutila von Greifenberg zu Greifenstein in Ein Schloss am Wörthersee. Ihre Figuren tragen große Hüte, exzentrische Federboas, schrilles Make-up. Knef wird zur Inspiration für die Drag-Szene. Zu ihrem 70. Geburtstag 1996 wird sie als nationale Ikone gefeiert, findet Würdigung in mehreren Preisverleihungen. Die FAZ spricht von Deutschlands Grande Dame. Die SZ findet Hildegard Knef Das ist die deutsche Nachkriegszeit von 1946 bis auf den heutigen Tag. Man rühmt sie als Deutschlands letzte Diva. Ja, das ist natürlich diese quasi Reihenfolge in Deutschland: Star, Superstar, Diva, also die Göttliche am Himmel schwebend. Es ist ein bisschen inflationär gebraucht, aber ich glaube, oder bei Hildegard Knef passt es auch. Auch zum Beispiel in dieser Nachfolge von Marlene Dietrich. Ja, das ist natürlich eine klassische Schauspielerin, ne? Also die pompöse Auftritte hat, die perfekt beleuchtet wird, also von hinten oder denen auch diese Reflexe auf die Augen gesetzt werden, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Was ja eigentlich bei Knef auch nicht ganz stimmt, weil sie ja immer so was Handfestes hatte, ne? Also so diese Art zu erzählen, Witze zu machen, schlagfertig zu sein, und diese Bodenhaftung hatte sie ja auch. Sie schwebte ja nicht über den Dingen. Sie war ja auch volksnah. Also vielleicht nicht eine Volksschauspielerin, weil damit verbindet man dann auch eher so Boulevardtheater. Aber sie hat sich eben nicht total abgeschirmt, hat auch nicht gesagt, ich bin zu Tode fotografiert wie Marlene Dietrich oder wie Greta Garbo. Sie hat das ja alles gezeigt bis zum Ende. Es war das und nicht mehr. Ein Glück ohne Wiederkehr. Bunter Ballon zum Fliegen zu schwer. Nur das und nicht mehr. Es war das, was man so kennt. Was mancher so Liebe nennt. Feuer im Strom, das keinen verbrennt. Nur so ein Moment. Ihr Markenzeichen, die überlangen angeklebten Wimpern, wirken wie ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Haben etwas Rührendes, Gestriges, Unbelehrbares. Stern. Also mit diesen Kunstwimpern, die ganz lang waren, und den dunkel geschminkten Augen mit Kajalstift, dem eher blassen Gesicht, Halstuch oder Kopftuch, das war so eine Art Uniform für sie. Also damit ist sie dann rausgegangen. Nur damit hat sie sich in der Öffentlichkeit gezeigt. Als die Band Extra Breit Knefs Rote Rosen für eine Coverversion entdeckt, steht die Nummer 46 Wochen lang in den deutschen Charts. Knef geht sogar 10 Tage lang mit der Band auf Tournee. Vor allem aber tritt sie in ihren letzten Lebensjahren in unzähligen Fernsehtalkshows auf. Auch wenn sie meist dieselben Geschichten erzählt, ist sie immer noch schlagfertig und witzig. Glänzt mit ihrer umwerfenden Ironie. Also, ich meine, Spaß an der Sache, das ist übertrieben, so naiv bin ich nicht mehr. Und der Peter Handke hat mal sehr schön gesagt, Schreiben ist Mist, nicht schreiben ist zum Verrücktwerden. Und das trifft eigentlich auf alles zu. Alles ist Anspannung, manchmal auch ein sich selbst überfordern. Man kann nicht sagen, jetzt juhu, ich habe so Lust, also dem Publikum entgegenzutreten. Ich leide zum Beispiel furchtbar unter Lampenfieber und man muss mich auf die Bühne schlagen, so ungefähr. Und ich wünsche mir immer, ich wäre bei der Post angestellt, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich bin also nicht so ein extrovertierter Typ. Dennoch mache ich es. Warum? Fragen Sie einen Psychiater. Lecke an der Ecke hat ne Friedhofsgärtnerei und er kennt all die Geschichten sämtlicher, die hier verblichen. Herr Kalecke, der schon immer einsam war, fühlt sich rundum wunderbar. Hildegard Knef, die Frau, die so gut Pointen setzen kann, versteht es auch am Ende ihres Lebens noch einmal eine Pointe zu landen. Bei einer Geburtstagsfeier lernt sie den jungen Jazz-Trompeter Till Brönner kennen. Die beiden beschließen ein gemeinsames Album. Die Aufnahmen ziehen sich weit über ein Jahr hin. Knef muss wegen gesundheitlicher Probleme mehrfach ins Krankenhaus. 1999 erscheint die gemeinsame Platte, 17 mm. Und auch wenn Knefs Stimme schon brüchig ist, ihre Diktion nicht mehr die frühere Präzision hat, es ist ein tief poetisches, berührendes Album. Die Feuilletons feiern sie. Und so nahm sie Schlaftabletten und war leider nicht zu retten. Till Brönner erinnert sich in einem Artikel, dass Knef bei der Arbeit immer wieder über Grenzen gegangen sei und auch die Promotermine mit preußischer Disziplin bewältigt habe. Sie war unglaublich fertig, weil sie ein Wahnsinnspensum absolviert hatte. Dann saß sie da und hat wirklich geweint. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll sie denn jetzt das nächste Interview machen? Irgendwann kam Paul rein und sagte, Hildchen, wir müssen jetzt loslegen. Und auf einmal, so wie bei einer Spielzeugfigur, die man hinten mit einer Schraube aufzieht, richtete sie sich auf, drückte sich richtig einen Besenstiel ins Kreuz und antwortete, okay, dann wollen wir mal. Und ist wie eine Grazie aus dem Zimmer geschritten. Herr Kalecke, an der Ecke, ist jetzt der beliebte Mann. Er ist, den man nun verehrt, ihm die ewige Freundschaft schwört. Fängt ein anderes Dasein an, der stets verlor und nie gewann. Steht nie wieder hinten an, ist endlich ein zufriedener Mann. In ihrem letzten Lebensjahr ist Knef auf den Rollstuhl angewiesen. Mehrmals täglich muss sie ans Sauerstoffgerät. Die jahrzehntelange Kettenraucherin leidet an chronischer Bronchitis und einem schweren Lungenemphysem. Es fühle sich an, als würde sie ertrinken, so Knef. Egal, ob man es mag, doch es kommt der Tag, wo einer fragen wird, was den Menschen an dir lag. Als Hildegard Knef am 1. Februar 2002 stirbt, gleicht der Abschied von ihr einem Staatsakt. Die Trauerfeier in der Berliner Gedächtniskirche wird live von der ARD übertragen. Die Straßen sind gesäumt von Menschen mit roten Rosen. Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit spricht in seiner Rede noch immer von unserem Hildchen. Gib ihr Antwort. Gib ihr Antwort. Gib ihr Antwort. Wie prägend Knef für die Bundesrepublik war, zeigen auch die Nachrufe. Alle betonen die enge Verknüpfung von Knefs Biografie mit der deutschen Nachkriegsgeschichte. Gib mir Antwort. Wer war froh, dass es dich gab? Der Regisseur Christoph Schlingensief nennt Knef in seinem Nachruf Deutschland Mutter ohne Heimat. Knef, die Deutschlandmutter ohne Heimat, ist die wahre Mutter der deutschen Nation. Sie ist kein Skandal, denn Skandale sind langweilig. Sie ist die Wahrheit, denn die besteht aus Lüge. Sie war die Oberfläche, aber taugte nicht zum Vorbild. Die Knef war und wird eines bleiben. Ein Nachbild. Ganz weit hinten auf der Netzhaut. Irgendwo zwischen den Seestäbchen und Seezäpfchen. Dort ist sie gelagert. 10 Monate nach ihrem Tod wird Knefs Porträt auf einer Briefmarke abgedruckt. Für die Reihe Frauen in der deutschen Geschichte. Finanzminister Hans Eichel begründet die Ehrung damit, dass Knef für Zivilcourage, Kritikfähigkeit und Weltoffenheit stehe. Auch als Angela Merkel 20 Jahre später für ihre Abschiedsmusik beim Großen Zapfenstreich unter anderem die Roten Rosen wählt, wird Knefs Bedeutung für die BRD noch einmal deutlich. Gib mir Antwort. Ich habe eigentlich nie eine Mittellage gehabt. Ich habe entweder sehr großen Erfolg oder ganz bedeutenden Misserfolg gehabt. Ich war 1986 bei ihrer letzten Deutschlandtournee in der Tonhalle in Düsseldorf. Das war ein fantastischer Abend, wo sie selber völlig eigentlich unsicher wirkte. Ihre Ansagen waren teilweise konfus, sie hat dann Pointen irgendwie falsch gesetzt oder vergessen und hat aber großartig gesungen mit Orchester und wurde dann, als sie für mich soll es Rote Rosen regnen sang, also ihren größten Hit, tatsächlich von Fans mit Rosen beworfen. Hildegard Knef, eine Matrosin im eigenen Leben. Nie aufgegeben, nie angekommen. Das Oeuvre, das sie hinterlassen hat, ist beeindruckend. Immer wieder entdecken Musikerinnen und Musiker Knefs Songtexte, die so klug und so zeitlos sind. Bernadette Lahengst. Also ich hatte auch meine zweite Hildegard Knef-Welle mit einem ganz tollen Album von Remixen von Hans Nieswand, der eigentlich elektronische Musik macht. Und dieses Album ist halt sehr tanzbar, aber eher so zwischen tanzbar und Zuhörmusik, also teilweise so easy listening, sehr 70s arrangiert, aber in die Jetztzeit transportiert. Und das ist so ein grandioses Album. Und ich finde da jeden Remix eigentlich gelungen. Und da kriegt man nochmal einen ganz anderen Zugang. Er hat dann teilweise auch einzelne Zeilen so hervorgeholt und wiederholt, wie es bei elektronischer Musik halt oft passiert, dass es gar nicht der Refrain ist, der im Vordergrund steht, sondern was anderes. Zum Beispiel von dem Song Lass das Vergangene vergangen sein. Da wiederholt er immer diese Zeile Gib niemals auf. Und das ist so total magisch. Oder 1,5 Millionen gibt es auch ganz fantastischen Remix. Könnte in der Jetztzeit geschrieben sein über die Einsamkeit in der Großstadt von Berlin. Also der hat wirklich geschafft, auch diese Texte auch mit anderen Schwerpunkten dann musikalisch ins Jahr 2012 damals zu transportieren. Und ich höre es 2025 an und finde es immer noch genial und zeitlos. Gib niemals auf. Gib niemals auf. Gib niemals auf. Auf. Auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod ist Hildegard Knef nicht vergessen. Jüngst hat die Fridays for Future-Bewegung sie für sich entdeckt, spielt auf Demonstrationen ihr Lied Die Herren dieser Welt. Als das Flussbett eingetrocknet, suchten Kinder nach dem Ufer, suchten in den flachen Tiefen. Es geht darum, dass der Mensch der Parasit der Erde ist. Das heißt, die Tiere, die Algen im Meer, von denen wir unseren Sauerstoff beziehen, die Berge, das Land, jede Pflanze kann ohne uns leben, aber der Mensch nicht ohne diese. Dass er sich trotzdem zum Herrn dieser Welt aufspielt und oft seine Position der Abhängigkeit verkennt, macht ihn so kriegerisch und so unwürdig. Und das, die große Trauer ist auch, dass er immer übersieht, dass der Mensch nur auf den Menschen angewiesen ist. Er kann nur im Menschen die Hilfe finden, weil alle anderen sind auf ihn überhaupt nicht angewiesen. Und dass die Menschen sich bekriegen, die also als Einzige aufeinander angewiesen sind, ist also immer ein wirklicher, tragischer Irrsinn. Ist das nicht ein bisschen eine sehr menschenfeindliche Einstellung? Nein, sie ist eigentlich für den Menschen und sie sagt nur, wie dumm, dass der Mensch nicht sieht, dass er der Parasit der Erde ist. Als die Sonne still verglühte, rangen Frauen ihre Hände, liefen Männer bis ans Ende dieser Welt. Und sie schworen ewig Rache. Hildegard Knef hat also auch der jungen Generation um die 20 noch viel zu sagen. Bernadette Hengsts Tochter, Ella May Hengst, ist seit vielen Jahren ein großer Fan. Als ich das erste Mal so richtig baff von einem Hildegard Knef-Song war, war, als ich das Jahr 2000 gehört habe, weil es einfach so ein dystopischer, abgefahrener halt Science-Fiction-Text ist über eine Zeit, die noch vor meiner Geburt liegt. Also es ist so völlig absurd. Ich weiß noch, ich fand das einfach total krass irgendwie, was sie da beschreibt und wie es jetzt ist, wie die Welt jetzt ist. Und also so ihr Songrepertoire oder so ihr Songarchiv war für mich halt irgendwie immer so ein bisschen so ein Erste-Hilfe-Set, was dann aber auch beim zweiten Mal geholfen hat und beim dritten Mal und beim vierten Mal, weil sie einfach Lieder zu wirklich jeder Lebenslage, zu jedem Gefühl, also sei es noch so nischig und komisch und dunkel und düster, also keine Ahnung, sie hat ja auch einen Song über das Gefühl, dass man zu müde ist, um schlafen zu gehen, also es ist so, es gibt einfach alles und deswegen bin ich wirklich immer wieder auf sie zurückgekommen. Ella May Hengst wird demnächst ein Studium der Sprachkunst beginnen. Auch darauf, so sagt sie, habe Hildegard Knef Einfluss gehabt. Ich glaube, für mich war Hildegard Knef, Hilde, meine Hilde, total wichtig, um die Angst vor der deutschen Sprache zu verlieren. Also es war so dieser Edelkitsch irgendwie, der so in ihren Liedern sitzt. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal "Und wenn ich wage, dich zu lieben" gehört habe und dann dieses "Wenn deine Tränen in meine Augen fallen, dann weiß ich gar nichts mehr, dann weiß ich nichts mehr." Und das ist so, ich habe halt immer so Gänsehaut davon bekommen, weil es einfach so direkt ist und aber auch so kitschig, aber irgendwie trotzdem okay. Also es ist nicht, es ist Edelkitsch, der gute Kitsch. Und das hat mir ja einfach so ein bisschen die Angst davor genommen, meine Gefühle auf meiner Muttersprache auszudrücken, also unter anderem. Und dann halt diese Stimme und für mich war sie halt so, ich kannte halt vorher keine Diven irgendwie in Deutschland und deswegen war das für mich einfach echt besonders und die hat man sich halt gemerkt. Also so seitdem ich halt ganz klein bin, wusste ich irgendwie, es gab mal diese Diva. Ich glaube, Hildegard Knef wirkt nach im kollektiven Gedächtnis, natürlich unseres Landes, aber auch der Stadt Berlin. Sie hat natürlich ihren festen Platz auch in der queeren Kultur. Hildegard Knef gehört zu den meist von Drag-KünstlerInnen interpretierten Menschen. Zum einen, weil sie selbst über sich sagte, sie hat immer viele Freunde in der gerade schwulen Szene gehabt. Zum anderen, weil sie natürlich damit auch zu einer gewissen Normalisierung beigetragen hat. Und das ist doch ein schönes Vermächtnis für mehr Gleichheit, Gleichberechtigung unter den Menschen. Sie bietet auch viel Material. Ne? Also sie, das ist ja allein, was es an Aufnahmen von ihr gibt, in Talkshows, im Fernsehen, in Auftritten, Hausbesuche, ist ja gigantisch. Und ja, man kann da vieles, vieles entdecken und erkennen, dass es doch oft sehr modern war, avantgardistisch oder der Zeit voraus. Und ja, irgendwie auch bleiben wird. Ich glaube, dass die Zeit, also in der man die Kneh-Filme noch mal intensiver rezipiert, vielleicht noch kommt. Vielleicht wird durch diesen 100. Geburtstag irgendwas noch mal in Erinnerung gebracht und wird man diese Filme wiedersehen. Im Moment kriegt man die ja nirgendwo zu sehen, ne? Und das könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal, also dass die noch mal so eine Art Renaissance erlebt oder dass man noch mal eine Retrospektive mit ihr zu sehen bekommt, wo sie dann wirklich die Leute sagen, oh, was war das? Also das ist ja großartig. Also weil dieser Schauspielstil von ihr wirkt eben keinesfalls veraltet, sondern sehr, sehr, immer noch sehr, sehr cool und lässig. Und das könnte doch eigentlich in neuen Rezipientinnen-Schichten gut gefallen. Weil man muss sich auch als Künstlerin immer auf etwas berufen. Und ich bin mir immer dessen bewusst, dass die Straße, auf der ich gehe, so selbstverständlich hier im Jahr 2025 und auch schon die letzten 35 Jahre, die wurden gepflastert oder von anderen, meist Feministinnen, die lange vor mir den Weg geebnet haben, auf der, ich nenne es mal, die, auf der Allee de la Liberté, auf der ich jetzt hier so selbstverständlich wandeln kann und die immer noch nicht wirklich freigeschaltet ist. Ja, ich bin in Hildegard Knefs auch feministische, aber auch künstlerische Fußstapfen getreten und versuche, diese Allee de la Liberté noch weiter zu verbreitern für andere Generationen nach mir. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich möchte noch ein wenig reden. Sie müssen nicht zuhören und auch nichts verstehen. Ich muss nur mit jemandem reden. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Für wen soll ich mich auch erholen? Ich weiß, es ist vier. Sie wollen jetzt gehen. Hildegard Knef, Sie sind ein Star geworden im vierfachen Sinne nach vier verschiedenen Karrieren. Immer im Zenit haben Sie die Tapete gewechselt. Vielleicht gibt's nun auch noch eine fünfte oder sechste erfolgreiche Karriere. Haben Sie nicht Angst, dass das mal schief geht, dass das Allround-Genie plötzlich einmal vom Gipfel des Ruhms herunterfallen könnte? Warum denn immer so negativ? Warum denn immer diese Angst, Psychosen und Vorstellungen? Warum muss denn alles auch von ganz großem Erfolg gekrönt sein? Erlauben Sie mir die Freiheit, vielleicht auch Fehler zu machen. Und diese Freiheit halte ich für eine sehr wichtige. Sonst begeben wir ja uns in eine Erfolgsdiktatur, die uns massiv in unser Leben eingreift. Und das sollten wir doch nun wirklich versuchen zu verhindern. So sitz ich seit Jahren, hasse die Stille, liebe den Lärm, die schlaflose Nacht, erwarte den Tag mit ertrunkenen Gedanken, begegne der Frühschicht der Stadt, die erwacht. Sie hörten Nie aufgegeben, nie angekommen. Eine lange Nacht zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef. Eine Sendung von Silvia Roth. Es sprachen Nina Kunzendorf, Jasmin Tabatabai, Patrick Güldenberg und Barbara Becker. Ton und Technik Christoph Richter. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. So lebe ich seit Jahren. Hasse die Ruhe, liebe den Puls der eiligen Nacht, versinke im Licht des mutlosen Tags, erwarte die Sonne der Nacht, meiner lichtlosen Nacht. Alleine das können wir immer noch sein. Zu zweit ist man niemals gewesen. Wir kennen uns nicht und erkennen uns doch, sind Schatten der Schatten gewesen. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle: Aus meinen großen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder. Eine lange Nacht über Heinrich Heine. Eine Sendung von Astrid Nettling.